Der Podcast aus dem Ausland kann ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Höranlässen und Verwandtschaftsverhältnissen heruntergeladen werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Podcastwesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Zugriffe auf dem Server unverzüglich zu erteilen, ohne dass dabei noch geltende Voraussetzungen für einen Download vorliegen müssen. Gilt das auch für West-Berlin? Doch. Die ständigen Downloads können über alle Mikrocomputer der DDR zur BRD bzw. zu West-Berlin erfolgen. Ab sofort? Also Genossen, mir ist das also hier mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Wann genau tritt das in Kraft? Das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Methodisch inkorrekt, Folge 10, direkt aus der Volkskammer der Wissenschaft. Mit mir, der IM Padawan, Reinhard Remfort. Hallo. Und ich bin der Generalsekretär des Zentralkomitees, Nicolas Wörl. Freundschaft. Ja, viel ist passiert, ne? Wir haben gewählt. Also es ist nicht nur am Institut bei uns viel passiert, sondern auch für ganz Deutschland. Ja. Deutschland hat gewählt. Und es geht nicht um den Superstar oder irgendeinen Scheiß, sondern um was Wichtiges. Ja, es ist was Wichtiges. Einige Leute müssen sich einen neuen Job suchen. So ist das mit befristeten Arbeitsverträgen. Fipsi Rösler. Fipsi ist raus. Ja, ist ein bisschen... Ja schon sagen. Übrigens noch ein schöner Tweet, den ich gelesen hatte, als die FDP so abgeschmiert war von Extra 3. Die haben nämlich getwittert, jetzt müssen wir wohl einige Redakteure entlassen, wenn die FDP nicht mehr dabei ist. Du hattest mir doch auch von diesem Tweet berichtet, der sagte, der kleine Philipp möchte aus dem Bundestag abgeholt werden. Ja, auch schön. Darf man so lachen? Nein, eigentlich nicht. Über diesen Absturz? Nein. Das ist tragisch. Ne? Ja. Also wann immer Menschen ihren Job verlieren, wobei so tief werden sie nicht fallen, oder? Nee, ich denke, bei der nächsten sind die wieder da. Die Lobbyisten werden schon ihre Freunde haben, ihre Seilschaften. Diese Unterstellungen. Ich unterstelle gar nichts. Ich hoffe nur, dass sie gute Freunde haben, die sie stützen. Bestimmt. Mir ist was aufgefallen bei der Bundestagswahl. Was denn? Ich habe Bundestagswahl geschaut und im Grunde genommen passiert ja wenig. Ne? Also es kommt als erstes mal eine Prognose, die, weißt du, wie die zustande kommt? Die Hochrechnung? Nee, die Prognose, nicht Prognose. Die Hochrechnung. Erst kommt die Prognose, 18 Uhr kommt die Prognose. Nee. Die stellen sich vor Wahllokale und fragen Leute, was sie gewählt haben. Ach, ich dachte, das wäre die erste... Nee, das ist die Prognose. Ach so, die Hochrechnung ist, wenn die anfangen auszuzählen. Genau, die Hochrechnung sind dann tatsächlich Wahllokale, die ausgezählt wurden. Mhm. Und die rechnest du dann, extrapolierst du, sagst ja, okay, wir haben jetzt 20 gezählt, dann werden die restlichen 180 auch so sein. Hat natürlich den Effekt, was ja eigentlich immer faszinierend ist, ist, die erste Hochrechnung ist dann schon immer relativ präzise. Mhm. Ne? Da passiert dann ja nicht mehr viel. Also klar, so ein paar Hinterkommastellen ändern sich dann auch nochmal nach oben, nach unten. Aber im Grunde genommen hast du das Ergebnis vorliegen. Was natürlich im Hintergrund schon passiert ist, der Fehlerbalken wird immer kleiner. Ne? Ja, stimmt. Die zeigen halt immer Balkendiagramme und sagen, okay, die FDP hat im Moment 4,8%. Dann sitze ich natürlich vor dem Fernseher und frage mich, wo ist der Fehlerbalken? Also ist es denn noch möglich, dass der Balken am Ende dann doch 5,5 ist? Ich wollte gerade sagen, den haben sie nicht gezeigt, den oder? Zeigen sie nie. Ah. Nee. Und alles, was sich eigentlich über den Abend verändert, ist, dass dieser Fehlerbalken immer kleiner wird. Und irgendwann halt bei, wenn alles ausgezählt ist, ist der Fehlerbalken 0 und du hast das Endergebnis. Das heißt, eigentlich wird doch spannend, also zum einen wird erstmal spannend und auch informativ für die Zuschauer, Balkendiagramme zu zeigen mit einem Fehlerbalken, wo du siehst, okay, wie weit ist denn die Marge nach oben und nach unten, was kann denn mit meiner Partei noch passieren? Und abgesehen davon, dass er einen Informationsgehalt hätte, fände ich es aus didaktischen Gründen schön, ja, wenn man Leuten erklären würde, was da gerade im Hintergrund passiert. Nämlich, dass diese Fehlerbalken, dass man im Moment halt 20 Wahllokale ausgezählt oder Wahlkreise ausgezählt hat und jetzt hochrechnet und dadurch hat man erst 20 von, ich weiß nicht, 220 hat, der Fehlerbalken halt noch relativ groß ist. Und hat man dann sagt, okay, jetzt sind wir bei 60 oder bei 100 und jetzt ist der Fehlerbalken halt deutlich kleiner geworden. Und dass mit zunehmendem mit fortschreitendem Abend die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch was ändert, auch kleiner wird. Genau, ja. Ja. Ich meine, die Leute der AfD haben ja lange gezittert, als sie bei 4,9 hingen. Und irgendwann hat man dann gegen Ende des Abends gesehen, okay, 4,8, 4,7. Weißt du, warum ich da auch drauf kam? Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, auf ZDF die Wahlnacht verfolgt und da war... da kam ein Tweet oder da wurde ein Tweet verlesen, der fragte, es war ja wirklich spannend, also sagen wir mal, bei der FDP war nicht mehr so, aber bei der AfD war es ja doch relativ lange relativ spannend. Und der bat in seinem Tweet darum, ob man nicht die noch mehr Stellen hinterm Komma zeigen könnte, 4,9x. In dem Zusammenhang hätte man ihm halt erklären können, da kannst du halt alles hinschreiben, weil der Fehlerbalken einfach noch viel zu groß ist. Da kannst du, ob da jetzt eine 5 steht oder eine 9, sagt nichts aus, weil der Fehlerbalken also einfach viel zu groß ist. Ich meine, das ist halt der Punkt, ne? Was nützt dir die zweite Stelle nach dem Komma, wenn die erste nach dem Komma schon eine Unsicherheit von plus minus 2 oder so hat? Dann ist das halt egal. Du brauchst halt nichts angeben. Ja. Du kannst halt nicht mal eine Tendenz dann angeben. Die einzige Tendenz, die du angeben könntest, wäre, wie wird dieser Fehlerbalken nach oben und unten kleiner? Diese Chance zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufklärung hat diese Gesellschaft wieder versäumt. Ja. Aber wir arbeiten ja jetzt dagegen. Wir versuchen ja unser Bestes. Ja, nur bis wir mal die Hochrechnung in der ARD oder im ZDF beeinflussen, das dauert. Wir beide? Ja. Ja, wir beide werden da nichts mehr reißen. Wobei, schöne Überleitung. So gehen schöne Überleitungen. Bin ich gespannt. Wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind. Okay. Siehst du? So funktioniert das. Du willst darauf ansprechen, dass ich meine Seele verkaufe. Genau, du hast deine Seele. Okay. Das Schlimme ist nicht nur, du hast nicht nur deine Seele verkauft, sondern deine und meine. Und du glaubst ja wohl, dass es relativ leicht fiel, deine auf die Waagschale zu schmeißen. Ja. Also, liebe Zuhörer, ich muss ein Geständnis machen. Wir haben eine Anfrage bekommen für aus der Presselandschaft, sagen wir mal so im weitesten Sinne. Von einer ausgezeichneten deutschen Wissenssendung. Ja, jetzt mach's nicht schlecht, bevor es... Nee, es ist ja... Ist es, ne? Ja, ist die wurde, ja, wurde ja, stimmt, ausgezeichnet als beste deutsche Wissenssendung. Also ich mach's kurz. Wir haben morgen ein Fernsehteam hier und ein Fernsehteam berichtet über unsere Forschung zum Thema Diamanten aus der Mikrowelle. Und sie kommt von ProSieben von Galileo. Ja. Ich gehe mit ein wenig, also sagen wir, ich sag euch, warum ich ein bisschen mulmiges Gefühl habe, weil ich nicht weiß, also wenn man mit der Presse zu tun hat oder insbesondere mit dem Fernsehen, gibt man immer ein gewisses Maß an Kontrolle ab. Das kann völlig okay sein, weil die Profis natürlich sind und wissen, wie gute Berichte funktionieren. Das kann aber natürlich auch nicht so gut laufen. Deswegen bin ich dieses Risiko einfach eingegangen und schau mal, was passiert. Ihr werdet also demnächst über uns einen Bericht vermutlich, wenn wir es morgen nicht völlig daneben hauen, auf ProSieben sehen. Wir werden dafür natürlich noch mal ein bisschen, oder sagen wir mal so, wenn wir morgen Abend ein gutes Gefühl haben, werden wir es auf unserem Twitter, in unserer Timeline nochmal bekannt geben. Ansonsten verheimlichen wir es. Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Also so oft steht man ja doch nicht vor der Kamera. Schauen wir mal, was das gibt. Ja. Dann hatten wir noch eine kleine Neuigkeit, die wir vor unserem eigentlichen Programm kurz erwähnen möchten. Ich ziehe eine davon mal kurz nach vorne aus dem Sendungsplan. Und zwar habe ich in meiner Freizeit, nicht während meiner Arbeitszeit, gelegentlich an einer neuen Homepage gearbeitet, weil unser aktueller Blog ist halt bei WordPress.com umsonst gehostet und alles. Ist ganz nett, hat den großen Nachteil, dass man keine Plugins installieren kann, wie zum Beispiel den Podlove-Player. der sehr gut ist, der auch Kapitelmarken anzeigen kann. Das heißt, für alle Leute, die diesen Podcast über die Homepage hören, bringt das die Verbesserung mit sich, dass sie demnächst Kapitelmarken direkt anwählen können und nicht in der 2 Stunden langen Folge rumsuchen müssen. Die werden wir auch verlinken. Die ist momentan noch in so einem Beta-Stadium. Die Kapitelmarken sind momentan auch nur bei der letzten Folge dabei. Ich muss da noch ein bisschen dran rumbasteln und traue mich auch nicht so ganz, das sofort umzustellen, den Feed, weil ich Angst habe, dass mir das Ganze um die Ohren fliegt und das mit dem Feed nicht mehr ordentlich funktioniert. Das heißt, es wird eine Zeit lang parallel nebeneinander laufen, vielleicht so 1-2 Wochen und irgendwann stelle ich das dann ganz um. Aber für die Leute, die diese Folge jetzt zum Beispiel dann auch über die Homepage hören, die können dann auf diesen Link klicken und auf diese Kapitelmarke hier jetzt klicken und dann ab da weiterhören und müssen dann nicht in der Folge rumsuchen. Ah, okay. Kleine Verbesserung. Ja, schön. Ja, schön, ne? Wir haben noch was, nämlich am Freitag ist hier in unserem Institut ein Tag der offenen Tür, ne? Ach genau, ja, der auch noch. Am 27. September. Das läuft unter dem Motto... Lange Nacht der Physik. Ach ja, genau. Ist entstanden aus der Langen Nacht der Wissenschaften und die Physikfakultät hatte sich damals gedacht, oh, läuft super, kommen eine Menge Leute vorbei, machen wir nächstes Jahr nochmal. Und haben das dann Lange Nacht der Physik genannt. Seitdem findet die regelmäßig jedes Jahr statt. Es gibt ein paar Vorträge hier in der Universität von verschiedenen Professoren. Wir werden auch einen Vortrag halten um 17 Uhr mit ein paar Experimenten, der allerdings eher so an das jüngere Publikum gerichtet ist. Also nicht eher, sondern tatsächlich, ja, ja. Also es geht um Kinder. Ne? Genau. Wir machen nur einen unserer Klassiker, warum Spider-Man Physik studiert oder irgendwie. Ja, ja, genau, so ein bisschen was zu Superhelden und Physik und ein paar Experimente dazu. Also wer mit seinem oder ihrem Kind oder wer im Ruhrgebiet ist und nichts Besseres zu tun hat, als sich den Freitag mit Physik zu beschäftigen und ein Kind hat, kann gerne vorbeikommen. Später an dem Tag, um 20 Uhr, glaube ich, ne? Ja, ich weiß, müsste ich auch noch meinen Plan sind gucken. Wir hier in unserem, also auch auf dem Campus hier in Duisburg, sind wir im Netzgebäude. Dafür wird es auch Schilder geben. Da halten wir einen Science Slam, ne? Ja, wir machen unsere Science Slam. Unsere Science Slams zeigen wir da. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir hier auch ein bisschen Rahmenprogramm machen, der Tag an sich ist spannend. Also wenn ihr in der Nähe von Duisburg seid und da Interesse dran habt am Tag der offenen Tür, wo man mal in die Universität reinschauen könnt, wir haben auch unsere Labors offen. Da könnt ihr reinschauen. Wir werden auch mehr, also Leute rumführen. Genau. Also wer da sein sollte, kommt vorbei. Kommt vorbei. Und wenn ihr Lust habt, dann sagt uns vorher noch Bescheid. Dann nehmen wir euch noch persönlich, empfangen wir euch noch. Dann müssen wir Bier kaufen. Ich verspreche hier nichts, weil wir nicht halten können. Ja. Ja. Okay. Ja, und noch einen letzten haben wir, ne? Und zwar, den erzähle ich noch, es hat sich doch noch leider relativ spontan ergeben. Und der geneigte Hörer kann mir glauben, ich weiß es noch nicht viel länger als ihr. Ja. Direkt nach dem Tag der offenen Tür, der ist ja abends, direkt am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg in ein weit entferntes Land. Wir fliegen nach Indien. Du freust dich, ne? Bisschen schon. Bisschen schon, das wird spaßig. Komm. Nee, wir fliegen nach Indien und da wir ja letztens unsere Aufnahmetechnik ein bisschen aufgestockt haben und das mobile kleine Aufnahmegerät dabei also mitnehmen können, haben wir überlegt, das packen wir in unser Gepäck und gucken mal, ob wir unterwegs ein paar interessante Situationen haben, die wir aufnehmen und dann in der nächsten Folge unterbringen. Lass mich bitte noch erwähnen, dass wir nicht aus Jux und Dollerei nach Indien fahren, sondern fliegen, sondern wir haben ein gemeinsames Projekt mit jemandem aus Indien. Ich denke, in der Indien-Special-Folge werden wir dann auch ein bisschen was dazu erzählen, ja, was natürlich. Wir da gemacht haben, warum wir da sind, ob ich das persönlich sinnvoll finde. Das ist ja kein Urlaub. Nee, wahrlich nicht. Nee, dazu tatsächlich dann, nicht. Dazu dann später, also mehr. In der nächsten Sendung mehr. So. Ja, jetzt haben wir lange geredet. Richtig. Eine sehr lange Einleitung. Ich hoffe, man verzeiht uns. Können wir anfangen? Wir können anfangen, ja. Was hältst du davon? Können wir anfangen. Themen der heutigen Sendung. Genau, warte Schieß mal ich, los. Ja, ich muss kurz eine Kapitelmarke setzen hier. Oh, ja. Analog. So. Was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe dir das eigentlich kaum mitgebracht. Du kannst froh sein, dass du zuhören darfst. Ja. Eigentlich habe ich es den lieben Zuhörern mitgebracht. Mein erstes Thema heißt Voyager has left the building. In Anlehnung an Elvis has left the building. Ja, da kann man kaum drum rum. Ich habe mir auch keine Mühe gegeben, das Thema irgendwie zu irgendwie kaschieren zu verpacken. Wir müssen drüber reden, ob, was und wie Voyager. Und nicht die Star Trek Voyager, sondern die andere, über die wir schon mal geredet haben. Genau, die das echt. Ding mit den goldenen Platten da. Die, wo echt ist. Ja. Die in wie viel 250 Jahren den Spock trifft? Oder wann spielt ich? Ich weiß nicht. Alle Trekkies, die jetzt zuhören, sorry, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wann, in welchem Jahr die Enterprise die Voyager trifft in Star Trek 1. Aber irgendwie so in der Größenordnung. Du hast aber sicherlich auch ein Thema dabei, oder? Ja, mein erstes Thema, das ich mitgebracht habe, ist die lebende Batterie. Ich wäre schon mal froh, wenn wir Batterien hätten, die sich nicht entladen. Ich mein, so in Anlehnung an Matrix. War ja auch. Die haben ja auch. Ja, ich erinnere mich. Ja, aber 100 Watt hier, das ist immer die Frage, wen man ausnutzt. Ne? Wo ist es noch gesellschaftlich akzeptiert und wo nicht mehr? Ich bin gespannt, ja. Mein zweites Thema, und ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere wird es schon gesehen haben, weil ich habe es, glaube ich, am Samstag getweetet. Ich bin an der Bild-Zeitung vorbeigelaufen, ja, beim Einkaufen. Natürlich, natürlich. Und da konnte ich kaum darüber hinwegsehen, dass die Headline war. Warte mal, wie war denn überhaupt die Headline? Ich muss mal kurz überlegen. Ist auch egal. Mein Thema heißt, die Aliens kommen, laut Bild. Bin ja mal gespannt. Ich rede gleich über die Headline. Das Wobei, den Artikel habe ich gelesen. Aber echt? Ja. Tatsächlich? Ja, ja, tatsächlich. Das kannst du gleich noch. Das habe ich nicht geschafft. Ja. Ich bin über die Titelseite nicht hinausgekommen. Ich habe auch noch was mitgebracht, und zwar das letzte Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Bierbrauen do-it-yourself. Und zwar wirklich do-it-yourself. Ich bin gespannt, ja. Aber das ist noch nicht das Experiment der Woche, oder? Nee, das nicht. Brauen wir gleich hier nein, noch? Oder? Nein, wir brauen nicht mehr. Okay. Ein Experiment haben wir ein anderes. Und zwar ich dir näher oder wir bringen unseren Zuhörern näher, warum manche Sachen im Schulmäppchen unglaublich gefährlich sind. Ja, da bin ich gespannt. Im Schulmäppchen. Im Schulmäppchen. Ich habe es tatsächlich heute Morgen aus meinem Schulmäppchen schon mal rausgekramt. Dann haben wir noch ein bisschen Musik und das übliche Blabla. Blabla, was ihr von uns so gewohnt seid. Ja. Du willst noch ein Bier aus der Tasche zaubern, oder? Ach genau, oder? Das Bier der heutigen Sendung. Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Nein, es wird nicht so lang. Wir haben ja eine neue Doktorandin bei uns, die Tatjana. Und die Tatjana hatte am Samstag Geburtstag und hat uns am Samstag in den Finkenkrug eingeladen, der hier um die Ecke ist von der Uni. Haben wir den schon mal erwähnt, den Finkenkrug? Wir werden nicht gesponsert vom Finkenkrug, aber vielleicht könnte sich das ändern. Nein. Der Finkenkrug ist eine Kneipe hier in Duisburg, die 222 verschiedene Biersorten hatte. Und als wir dann da waren, du konntest ja leider am Samstag nicht, habe ich gedacht, nehme ich mal von meinen restlichen 5 Euro, die ich noch im Portemonnaie habe, und bringe dir ein Bier mit, etwas Exotischeres. Ich hatte über ein indisches Bier nachgedacht, um dir indirekt zu sagen, dass du am Samstag nach Indien fliegst. Aber dafür hat mein Geld nicht mehr gereicht. Deshalb habe ich was anderes mitgebracht, und zwar auch ein Bier mit Geschichte. Es wird gerne auf einem Radweg getrunken. Es ist ein Radler. Also nein, jetzt nicht dieses schlechte Wortspiel, sondern tatsächlich. Und zwar auf einem bestimmten Radweg durch den Spreewald. Bei Spreewald denke ich an Gurken. Da bist du gar nicht mal so weit weg. Es ist ein Gurkenradler. Dieses Bier ist aus Gurken gemacht? Nee, das ist ein Gurkenradler, zur Hälfte aus Bier. Warte mal, was steht denn hier? Gurkenradler, immer der Gurke nach. der Spreewalder Gurkenradler. Also genau, das geht um den Spreewalder Gurkenradweg. Da ist das nämlich quasi das Bier zu. Die lustig radelnde Gurke weist Ihnen auf dieser gut ausgebauten, insgesamt 250 Kilometer lange Radstrecke quer durch den Spreewald den Weg. Diese Gurke ist auch vorne abgebildet. Das ist ein Biermischgetränk. 50% Bier, 50% Gurkenbrause. Ich bin sehr gespannt. Du bist in einem Laden, wo es herrlichste Biere gibt, und du bringst mir für 2,50 Euro das Gurkenradler mit? Ja, denk mal drüber nach. Könnte an meinem Gehalt liegen. Nee, das sagt mir alles nichts. Naja. Okay, öffnen wir das Gut, Ganze. Sag mal, es passt ja wenigstens, mach schon mal offen. Es passt ja thematisch zumindest zu unserem Intro heute, ne? So ein bisschen. Gurkenradler? Osten. Ach so, Osten, ja, richtig. Weil Tag der Deutschen Einheit ist ja bald und so. Ne? Genau, wegen Bundestagswahl und Tag der offenen Einheit. Nee, offene. Das hat übrigens 2,4%. Das heißt, Von daher dachte ich, ja, passt ganz gut. Ja. So, jetzt Prost. Also es riecht nach Gurke. Bier. Es riecht nach Gurke bei mir. Und nach Bier. Hm. Interessant. Besser als erwartet. Muss ich sagen. Ich finde, das ist echt okay. Okay, so viel zu Bier. Dieser Mensch bringt mir Radlerbier mit, mit Gurkenlimo. Ja. Er hätte dich schlimmer treffen können. Ich hätte Rauchbier kaufen können. Ja. Wer solche Mitarbeiter hat, braucht keine Feinde mehr. Genau. Ich fange mit der Wissenschaft an. Nächstes Mal gibt's wieder ordentlich Bier. Nur die Wissenschaft kann mir jetzt Trost verschaffen. Dann schieß mal los. Voyager has left the building ist mein erstes Thema. Und wie wir gerade schon erkannt haben, geht's um die Raumsonde Voyager, die du ja netterweise in einer der letzten Sendungen schon mal vorgestellt genau, hast. Genau, Voyager 1, bei den Fun Facts genau, zum Thema Weltraum. Das Voyager, um welche geht's denn? Voyager 1 oder 2? Es geht um Voyager 1 natürlich, um die am weitesten weg ist. Ja, und die, um das Fun Fact nochmal aufzugreifen, genau, die später gestartet ist als Voyager 2. Ja, nämlich am 5. September 1977, also schon ein bisschen unterwegs. Ein bisschen her, ja. Ich muss sagen, dieser Voyager 1 und 2, mit denen habe ich, oder den bin ich als junger Nerd sehr verbunden gewesen, weil eins der ersten Missionsziele beider Sonden war ja, an Jupiter und Saturn vorbei zu fliegen, beziehungsweise an allen ferneren Gasplaneten. Und die haben einfach unglaublich faszinierende Bilder von Jupiter und Saturn geschickt. Was ich ja immer ein bisschen schade finde, wenn man sich jetzt überlegt, das Ding ballert da seit wie vielen Jahren? 30, seit 77. 40? Ja, okay, grob 30 Jahre da durch die Gegend. Ja. Ja, über 30 Jahre durch die Gegend. Und man wünscht sich ja schon, dass man das Ding mal zurückholt und da jetzt so ein iPhone dranhängt. So, ne, weil die Kamera, Upgrade, ja, genau, ein kleines Upgrade. Ja, das ist natürlich, die Technik geht natürlich langsam, ja. Also was man für Bilder hätte, wenn man da eine State-of-the-Art-Kamera dran hämmern würde. Und ich meine, die Bilder sind natürlich eine Sache, ne, aber die Wissenschaftler hätten natürlich gerne andere Instrumente da dran. Oder mal eine neue Batterie. Ja. Dazu kommen wir nämlich gleich, denn die Batterie hält auch nicht mehr ewig. Aber jedenfalls, also 1980 kam die Sonnen, glaube ich, oder um 1980 am Jupiter und Saturn vorbei, und die Bilder waren wirklich faszinierend. Ich verlinke die nochmal, so eine Seite, wo nochmal so die schönsten Bilder drauf sind, weil also das hat mich wirklich fasziniert als junger Nerd, der sonst nichts vom Leben hatte. Damals in deinem Kämmerchen. Ich muss zugeben, dieses Thema, dass Voyager das Sonnensystem verlassen hat, liegt schon einige Wochen und Monate eigentlich in der Luft, um genau zu sein, seit wir angefangen haben, diese Sendung zu machen, kam immer mal wieder die Nachricht, dass Voyager das Sonnensystem verlassen hat. Darüber wurde dann aber wieder spekuliert, wie die Ergebnisse zu deuten sind. Wie kommen wir gleich zu, ja. Und dann waren die Wissenschaftler immer eher so ein bisschen zurückhaltend und haben das eigentlich eher wieder zurückgenommen oder erstmal nochmal in Frage gestellt. Mhm. Und genauso habe ich halt immer diese Nachricht wieder zurückgehalten und zurückgenommen. Jetzt hat es sich aber ergeben, dass die NASA an die Presse getreten ist, unter anderem auf Basis eines Science-Artikels der University of Iowa, in diesem Artikel, in diesem Science-Artikel wird berichtet oder gezeigt, dass Voyager tatsächlich bereits im August 2012, also schon ja über einem Jahr her, das Sonnensystem verlassen hat. Und weil die Daten nun wohl endgültig belastbar erscheinen, ist dann auch der John Grunsfeld, so ein NASA-Typ, also um jetzt nicht despektierlich zu klingen, ist der Chef des Wissenschaftsdirektorats bei der NASA, ist vor die Presse getreten und hat den Satz gesagt, die Voyager ist kühn in Regionen vorgestoßen, die keine Sonde zuvor erreicht hat. Ja. Also in Anlehnung an den berühmten Star Trek. Boldly großartig. Go where no man has gone before. Ja, müssen wir uns natürlich angucken, was ist da wirklich passiert? Oder vielleicht auch stellt sich da dar, warum waren vorher so widersprüchliche Ergebnisse? Also Wie definiert man überhaupt jetzt erstmal Ende unseres Sonnensystems? Ja, genau, das ist eigentlich fast wenn man am letzten ehemaligen Planeten vorbeifliegt oder dazu komme ich ganz am Ende, weil da kann man nämlich unterschiedlicher Meinung zu sein oder das ist nicht so ganz einfach. Lass uns erstmal gucken, was die Wissenschaftler jetzt gefunden haben. Wir machen doch hier Wissenschaft, das ist doch nichts mit Deutung, noch mit Glauben und so. Also lass uns mal, wir sprechen mal durch, was wir da jetzt gefunden haben. Also wenn wir im Sonnensystem uns befinden, also irgendwo, sagen wir mal, da, wo die Planeten auch noch sind, also dicke drin quasi im Sonnensystem, dann bist du einem Phänomen ausgesetzt, was wir den Sonnenwind nennen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das sind im Wesentlichen geladene Teilchen, die aus der Sonne rausgeschossen werden und dann mit recht hoher Geschwindigkeit in Richtung nach außen, so zu den Grenzen des Sonnensystems geschossen werden. Und zwar mit enormer Geschwindigkeit, zum Teil 10% der Lichtgeschwindigkeit, 1 Million Kilometer pro Stunde. Das nennen wir den Sonnenwind. Und den, also diese geladenen Teilchen, die gegen jeden Körper im Sonnensystem prasseln, die kannst du natürlich messen. Ja. Jetzt waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass dieser Sonnenwind irgendwann in den fernen Grenzen unseres Sonnensystems auf den interstellaren Wind treffen muss. Das ist, kann man sagen, das interstellare Medium. Eben der Wind, der von fernen Sonnen kommt oder der da eben in unserer Galaxie rumschwirrt quasi. Was würde man erwarten? Man würde also zum einen erwarten, dass plötzlich der Sonnenwind von einer anderen Richtung kommt oder beziehungsweise wenn der Sonnenwind auf dieses interstellare Medium trifft, dass dann diese Partikel aufeinanderprallen und sich gegenseitig abbremsen. Also du könntest zum einen messen, dass die Geschwindigkeit dieser Teilchen auf einmal ein anderer ist. Das kommt also nicht mehr mit Karacho von der Sonne an, sondern du bist auf einmal in dieser Bugwelle und die Teilchen, die du jetzt misst, kommen nicht mehr aus Richtung der Sonne, sondern von überall, beziehungsweise haben eine geringere Geschwindigkeit, weil sie halt abbremsen von diesem gegnerischen Wind, wenn du so willst. Und was auch noch erwartet wurde, dass sich das Magnetfeld ändert. Solange wie du in der Nähe der Sonne bist, siehst du das Magnetfeld, was durch die geladenen Teilchen in diesem Sonnensystem bestimmt wird. Wenn du außerhalb des Sonnensystems bist, bist du dem Magnetfeld ausgesetzt, was sich über das über die Milchstraße quasi spannt. Jetzt hat man eben sich genau darauf fokussiert und hat halt immer darauf geachtet, wie sich diese zwei Phänomene verhalten, ob man da was messen kann. Und bereits 2003 hat man zum ersten Mal gemerkt, dass die Partikel der Sonne langsamer werden. Und da hat man eben genau überlegt, ob das was damit zu tun hat, dass eben dieser Sonnenwind auf dieses interstellare Medium trifft. Vor einem Jahr war dann innerhalb von weniger Tagen dieser Wind völlig ruhig. Also komplett weg. Nicht, beziehungsweise also, die Verteilung halt. Also während gleich. Vorher halt du den Wind noch aus dem Rücken gekriegt hast, war der auf einmal, also sind diese Teile, die Teilchen, die von der Sonne kamen, komplett abgebremst. Ja, du warst, wenn du so willst, im windstillen Raum, wenn du so willst. Allerdings, also da hätte man ja sagen können, okay, zack, wir sind an der Grenze. Ja. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war das Magnetfeld. Das kam aber nämlich nicht aus der Richtung, wie sie es sich erhofft haben oder wie die Modelle es vorausgesagt haben. Ich würde haben. Auch erwarten, dass dieser Sonnenwind nicht abrupt abbricht, sondern langsam Das war übrigens sehr erstaunlich, dass das innerhalb von wenigen Tagen passiert ist. Also die haben innerhalb von wenigen Tagen ist diese Bugwelle eben, oder also sind diese Teilchen abgebremst quasi. Bist du müde, mein junger Padawan? Du gehst hier so. Zu wenig geschlafen. Zu viel vorbereitet. Also jetzt ist halt das Problem, du hast halt ein paar Hinweise, aber noch keinen, also die passen nicht mit dem Modell komplett überein. Ne? Du sagst halt, okay, der Wind kommt nicht mehr von hinten, aber irgendwas stimmt nicht. Und dann ist natürlich immer schlecht, dann zögerst du natürlich so ein bisschen an die Presse zu treten. Ja, natürlich, und zu sagen, du posaunst ja nicht irgendwas raus, wo die nicht 100% sicher genau, ist. Genau, ja. Zumindest was nicht im Einklang mit den gängigen Modellen ist. Ne? Ja. Du musst dir halt überlegen, baust du die Modelle erstmal nochmal ein bisschen um und sagst, vielleicht ist das Magnetfeld draußen außerhalb des Sonnensystems ja ganz anders. Aber dann müsstest du dir natürlich wieder überlegen, warum sollte das so sein? Weil das haben sie sich ja nicht einfach so ausgedacht, sondern die hatten ja einen guten Grund. Deswegen waren sie immer zögerlich und deswegen haben sie immer diese Meldung wieder zurückgenommen und waren halt sich nicht sicher. Jetzt ist aber eben dieser Science-Artikel rausgekommen, den wir auch verlinken. Und jetzt glaubt man zu wissen, dass man wirklich zumindest an dieser Bugwelle angekommen ist, wo man aus dem Sonnenwind rausgeht und in dieses interstellare Medium kommt. Was ist die neue Erkenntnis? Genau. Eigentlich mal wieder so ein bisschen Zufall, kann man sagen, oder Glück gehabt, kann man fast sagen. Im April rauschte nämlich ein koronaler Massenauswurf. Das Wort wird dir gefallen. Koronaler Massenauswurf. Also im Grunde genommen... Klingt so ein bisschen nach, die Sonne musste kotzen. Ja, im Deutschen klingt es wirklich etwas komisch. Ne? Im Englischen heißt Coronal Mass Ejection. Das finde ich klingt ein bisschen cooler als Massenauswurf, Würfelhusten. Also sagen wir mal, der Sonnenwürfelhusten. also du hast diese Sonneneruption und diese Flares, heißt neben im Englischen, also diese Sonneneruption, die sind in diesen Sonneneruptionen wurde Plasma ausgestoßen und das wurde in Richtung Voyager geschickt quasi mit hoher Geschwindigkeit. Also wie so ein Schwall. Genau, ja, genau. Und in diesem Schwall, in diesen Flares oder in diesen Eruptionen, da findest du eben alles Mögliche an, was du so in Plasmen findest. Elektronen, Protonen, kleine Anteilen von recht oder verhältnismäßig schweren Atomkernen, Helium, Sauerstoff, Eisen. Also so ein ganzer Zoo, der charakteristisch ist, wo du weißt, okay, der kommt von der Sonne und der flitzt da an dir vorbei. Okay, der kam an Voyager vorbei und die Wissenschaftler haben die Gelegenheit genutzt, ihren Plasma-Wellensensor, der bei Voyager eingebaut war, neu zu justieren. Schön. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, erinnerst du dich wo? War das Ding, was hier die Sounds aufgezeichnet hat, ne? Da haben wir doch die Folge sogar nachgenannt, das Planetarium des Grauens. Ja, so. Genau, also da sind wieder diese Plasma-Antennen, also die nehmen im Grunde genommen die Schwingung dieser Plasma-Wellen oder des Plasma-Mediums auf und ja, haben das erstmal aufgezeichnet. Und die Wissenschaftler konnten jetzt konnten ihr Plasma-Wellensensor neu kalibrieren und dadurch diesen Plasma-Sensor im Grunde genommen darauf eichen, nochmal sehr genau zu wissen, wie ist die Plasmadichte hier um das Raumschiff herum. Und über diese Plasmadichte kannst du dann sagen, sind wir noch in der Sonne? Oder im Einflussbereich der Sonne oder sind wir schon außerhalb? Ich wollte gerade sagen, in der Sonne, das könntest du auch einfacher messen. Ja, okay. was man erwarten würde, ist, dass die, jetzt muss ich ganz kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage, das interstellare Plasma ist nämlich deutlich kälter, aber viel dichter als das um die Sonne. Also es gibt, und das sagte dieses Modell, solange du noch nah an der Sonne bist, ist das Plasma verhältnismäßig warm, aber nicht sehr dicht. Und sobald du den Einflussbereich der Sonne verlassen hast, wird eben dieses Plasma kälter und dichter. Die Wissenschaftler konnten sich aber eben nicht mehr sicher sein, ob ihre Plasma-Antenne noch geeicht ist oder kalibriert ist. Und nur dieser Ausstoß, dieser koronale Massenauswürfelhusten der Sonne ermöglichte jetzt... Ich finde immer noch koronaler Massenauswurf, das meine Güte, das klingt echt wie... Entschuldigung, ich habe zu viel Bier getrunken. Ich muss mal kurz koronale Masse auswerfen gehen. Übrigens, wenn ich hier dein Gurkenbier trinke, muss ich gleich auch Massen auswerfen. Aber ich versuche es. Ich finde das echt nicht schlecht. Du kannst meins gleich gerne trinken. Findest du das so schlimm? Ja, ich finde es schlimm. Ja. Echt? Ich möchte dir aber, und vor allem den Zuhörern natürlich auch, ich habe natürlich die Aufzeichnung der Plasma-Antenne mitgebracht. Ja. Nachdem wir ja schon so toll fanden... den Klang der Planeten. Oh, jetzt hören wir uns jetzt das Wehklagen ganz der Galaxie an. Also, liebe Zuhörer, stellt euch vor, wir sind ganz weit draußen und zwar da, wo einen niemand schreien hört. Sehr schön. 19 Milliarden Kilometer weit weg von der Sonne, also 130 Mal so weit, wie die Erde von der Sonne weg ist. Da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schattig, oder? Da ist es kalt, ja. Da ist es dunkel und ihr hört dieses Schreien. Also ja, natürlich hören tut man da gar nichts, genau, weil da luftleerer schön, ja. Raum ist. Ja. Aber wieder die elektromagnetischen Wellen halt ein bisschen runter in den Frequenzbereich, den wir hören können, runter transformiert. Ja. Also ich mach's mal an. Mach mal. Klingt halt auch wieder so gruselig. Das sagst du mir jetzt gleich. So, warte mal. Also das hörten wir hier zwischen Oktober, November. Das Entscheidende sind tatsächlich diese Höhentöne, die du hörst. Das sind... Das klingt auch unglaublich schlimm mal wieder. Das kommt jetzt nochmal, wir hören uns das nochmal an. Und achte mal auf die Tonhöhe, jetzt. Das ist das erste Signal im November 2012 und jetzt kommt das nächste im Mai 2013, jetzt. Höher geworden? Sehr schön, mein Freund. Das ist höher geworden, die Frequenz ist höher geworden. Und genau anhand... der höher werdenden Frequenz kann man, an der Frequenz kann man die Dichte des Plasmas ausrechnen. Und dadurch, dass sie jetzt gemerkt haben, okay, zwischen November und Mai ist die Dichte höher geworden, da haben sie eine Gerade durchgelegt und haben gesagt, okay, wann war denn die Dichte so dicht, wie wir es erwarten würden, wenn wir das Sonnensystem verlassen, und dann haben sie zurückgerechnet und haben gesagt, okay, dann müssen wir im August 2012 das Sonnensystem verlassen haben. Ja. Und dieses Wehklagen hat uns dabei geholfen. Möchtest du da draußen sitzen und dieses, na gut, man hört's ja nicht, aber ist schon irre, ne? Du hörst so ein Pfeifen und daraus errechnet man die Plasmadichte ums Raumschiff und sagt dann, wir sind noch drin oder wir sind außerhalb des Sonnensystems. Das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich finde das immer irre, was man, hier Umlaufgeschwindigkeit vom Planeten anhand des Flackerns irgendeines Sterns oder so. Ja. Ich finde das immer faszinierend, was man aus so kleinen Scheiß berechnen kann. Also was für große Sachen man daraus ableiten kann. Jetzt muss ich doch aber noch trotzdem... Ich möchte sagen, ich finde das übrigens enorm scary. Irgendwie, also... Ja, ist schon ein bisschen... Dann möchtest du dir nicht abends anhören. Also diesen Podcast möchtest du nicht hören, während du abends irgendwie auf der Landstraße... Ja, genau. Wer auch immer jetzt gerade mit dem Auto unterwegs ist... Haltet nicht an. Ja, genau. Ich suche tatsächlich jetzt gerade noch eine Notiz, die ich mir gemacht habe, die ich eigentlich auch noch aufführen wollte, weil du gerade schon eine gewisse Kritik geäußert hast, die ich nochmal aufgreifen möchte. Du hast so mehr oder weniger gerade gefragt, kann man sich denn sicher sein oder wann ist man denn eigentlich draußen? Ne? Da steht ja kein Schild oder keine Tür, genau. Wo du durch die gehst und ab da... Das ist ja auch schon so ein Stadtschild. Sie verlassen nun. Was natürlich eine gute Nachricht für Voyager ist, innerorts darfst du ja nur 50 fliegen. Und außer des Sonnensystems darfst du dann... Oder wo wir hier gerade noch bei Geschichte waren, sie verlassen den solaren Sektor. Und da nennst du etwas, was man ganz klar als Kritikpunkt anbringen muss. Also die Leistung unbenommen. Ne? Also diese Sonde ist einfach das Objekt, was wir am weitesten rausgeschickt haben. Das an sich ist schon eine Leistung und da sollten wir uns drüber freuen. Und die Erkenntnisse, die man jetzt, oder das, was wir jetzt gelernt haben, oder also diese Modelle, die man, oder die Ergebnisse, die man jetzt in diese Modelle einbringen kann, das ist sicherlich auch ein Gewinn für die Wissenschaft. Nur sind wir wirklich draußen jetzt? Was kommt denn da jetzt noch? Und da kommen jetzt tatsächlich noch Sachen, die man eigentlich eindeutig zuordnen muss zum Sonnensystem, nämlich die Oortsche Wolke. Das ist im Wesentlichen ein Bereich, der sehr weit draußen, also noch viel weiter draußen ist, in dem Eisblöcke im Wesentlichen rumschwirren, der aber einen erheblichen Einfluss hat auf das Sonnensystem, weil sich durch die Gravitation der Sonne da draußen immer mal und durch Stöße, wenn die Eisblöcke zusammen und Steine zusammenstoßen, wird immer mal ein Eisblock oder ein Stein in Richtung Sonnensystem geschickt und damit zu einem Kometen. Das bedeutet also, das beeinflusst uns auch immer noch massiv. Und es hängt ja im Gravitationsfeld der Sonne. Also wenn das nicht zum Sonnensystem gehört, dann weiß ich nicht. Von daher, okay, wir haben den Sonnenwind verlassen. Bedeutet das gleichzeitig, ist das die Definition des verlassenen Sonnensystems, wenn in deinem Vorgarten quasi noch ein Haufen Schrott rumliegt? Ich fürchte, wir müssen das mit einem kleinen Sternchen versehen und sagen, vielleicht. So, wie weit ist das jetzt noch? Wie viele Jahre muss das Ding noch weiterfliegen? Wahrscheinlich. Kannst du das mal eben kurz wie weit die weg ist? Weil ich dachte, ich hätte mir das hier notiert, aber ich find's einfach nicht. Das ist nämlich noch sehr, sehr weit im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Deutsche Wolke. Was sagt denn Wikipedia dazu? Findest du das so schnell? So schnell ist Zone des Sonnensystems, schalförmiger Abstand zur Sonne von bis zu 100.000 astronomischen Einheiten. 100.000, eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde zur Sonne. Wir sind jetzt bei 130. Astronomischen Einheiten? Ja. Oh ja, da fliegt noch ein bisschen. Also von daher ist es... Wir, in dem Zusammenhang, da hatten wir uns in der letzten Woche drüber unterhalten, da gab's ein Bild, also auch mit Voyager hat das Sonnensystem verlassen, da wurde Distanz auf einem Bild gezeigt von der Sonne bis zum nächsten Stern, auf den die Voyager zufliegt. Der nächste Stern liegt im Sternbild Kleiner Bär und ist 38.000 Jahre, wenn Voyager jetzt so weiterfliegt, 38.000 Jahre entfernt. Also rechtzeitig dazu, wenn die Affen hier die Weltherrschaft übernommen haben. Und du erinnerst dich an das Bild, worüber wir gesprochen haben. Das war ein Bild, wo die Sonne links war, der Zielstern rechts und Voyager war genau dazwischen. In der Mitte. Genau. Und dann mit der Aussage, wir haben das Sonnensystem verlassen. Ja. Das Problem an dem Bild war, die X-Achse, also die Entfernung zwischen den beiden Sternen, war logarithmisch dargestellt. Ja. Das heißt also, alles links waren sehr kleine Schritte und nach rechts wurden die Schritte halt immer größer. Ja. Das finde ich schon fast ein bisschen fahrlässig. Das ist ein bisschen Lügen mit Statistik oder Lügen mit Mathematik, weil beim unbedarften Betrachter legt einfach dieses Bild nahe, dass wir die Hälfte zu diesem Zielstern. Ich muss sagen, würde man das nicht logarithmisch auftragen, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass man links die Erde hat, rechts die Sonne und Voyager ist links über der Erde. Ja. Genau, wir hätten halt die Erde noch nicht verlassen. Deswegen, ich kann natürlich verstehen, dass so ein Bild scheiße aussieht, kurz gesagt. Dass so ein Designer oder Redakteur sich dann denkt, okay, das muss man irgendwie anders auftragen. Kriegen wir das nicht irgendwie in die Mitte? Du siehst also, verlassen, ja, wenn du das Plasma berücksichtigst, verlassen, nein, wenn du siehst, was dann noch so alles um die Sonne rumfliegt. Ja. Ich hatte eigentlich noch, jetzt haben wir das Thema schon lange gemacht, aber da sind noch zwei Sachen, die ich dir noch... Ich mache meins einfach kürzer. Das weiß ich nicht, ob wir das machen sollten, aber zwei Sachen müssen wir noch erwähnen. Du weißt, dass an dieser Sonde Voyager haben wir ja eine Kupferschallplatte, die vergoldet ist, drangehängt. Ja. Ne? Ich dachte früher mal, die wäre ganz aus Gold. Hätte man schon mal investieren können, oder? Also Das ist eine Schallplatte mit einer Gebrauchsanweisung, wie man einen Schallplattenspieler baut. Und der Titel der Schallplatte ist Laute der Erde. Hast du da Soundbeispiele? Da habe ich ein bisschen was dabei, ja. Schön. Da ist auch hier Beethoven und so bei, ne? Da ist Musik drauf, genau. Ja. Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry. Oh nein, ernsthaft. Die packen Beethoven und Chuck Berry auf eine. Die wollten das ganze Programm zeigen. Allerdings auch. Kein Wunder, dass sich niemand gemeldet hat. Allerdings nicht nur, ich zeige dir doch was, warum sich keiner gemeldet hat. Ist nicht nur Geräusche oder nicht nur Musik drauf, sondern auch Bilder drauf kodiert und so. Bilder, ne? Sind da auch drauf. Die habe ich jetzt nicht hier, aber auch Geräusche, zum Beispiel das hier. Ja, pass auf. Ist das eine Katze? Der man auf den Schwanz getreten hat oder so? Ein kleines Kind. Ein kleines Kind. Und hast du so das Gefühl, ach, da fliege ich mal vorbei? Ja, genau. Da mache ich mich mal auf die lange Reise. Ja, aber unbedingt. Ist irgendwie komisch, ne? Oder diese Klänge hier, da habe ich noch gar nicht reingehört, aber das klingt vom Titel schon toll. Nee, auf der Voyager Fanpage. Das ist ein F111. Ja, friedlich, ne? Das ist richtig. Oh, ja. Also mit anderen Worten, da sind auch Geräusche drauf. Keine Ahnung, was man daraus dann so macht, ob man sich da eingeladen fühlt. Und auch noch Grüße der Menschen in unterschiedlichen Sprachen. Ja. Zum Beispiel das hier. Herzliche Grüße an alle. Das ist die gute Frau Renate Born, eine Germanistin. Die hat herzliche Grüße an alle rausgesendet. Das ist ganz lustig, finde ich, weil hier sind sehr, also in vielen unterschiedlichen Sprachen die Grüße drauf. Und du siehst ein bisschen an der Art und Weise, wie die oder wer gesprochen hat, also du siehst so ein bisschen die Kultur, zum Beispiel hier die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Amoy ist, also irgendein Min-Dialekt wohl, sagt: Friends of Space, how are you? Have you eaten yet? Come visit us if you have time. Also dieses schön. Have you eaten yet finde ich ganz nett, weil das ist ein typischer Gruß in China auch. Echt? Der erste Gruß ist halt immer, hast du schon gegessen? Finde ich irgendwie schön, muss cool. ich sagen. Auch mit dem Sinn, dass wenn du sagst, nee, habe ich nicht, dass man dir was zu essen anbietet? Ich denke, oder? Das hat mal der Grund war, ja. Da kommt's, glaube ich, her. Die Indonesier sagen, good night, ladies and gentlemen, goodbye and see you next time. Dann sagt doch irgendeiner good night, good fight oder so. Nee, good fight sagt eigentlich keiner. Was sagen denn die Amis? Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner hier drauf sind. Ja, die Schweden finde ich lustig, die sagen, greetings from a computer programmer in the little university town of Ithaca on the planet Earth. Schön. Ja, solche Dinge halt. Also unterschiedliche Grüße kann man sich auch mal anhören. Verlinkst du auch, ne? Verlinke ich auch, ja. Ich muss ja sagen, also diese Schallplatte ist übrigens, das ist jetzt der letzte Punkt und dann höre ich mit Voyager auf, ist nicht ganz kritiklos geblieben. Zum einen, und das finde ich ein bisschen kleinlich, muss ich sagen, aber du kannst mir sagen, was du davon hältst. Zum Beispiel der Biologe Heinrich Karl Erben hat kritisiert, dass diese Schallplatte und die Geräusche, die da drauf sind und die Musik, ein verzerrtes Bild der Menschheit darstellt, weil es nur gute und sympathische Züge von uns zeigt. Wie so ein F-16, ne? Ja. Und damit, also wenn du das durchdenkst, die erste Nachricht, die wir an unsere Brüder im All senden, damit eine Lüge ist. Er hätte halt sich erwartet, auch ein paar Bilder von hungernden Kindern, Geräusche von sterbenden Walen, Kriege. Ja, warum nicht? Ich find das ein bisschen kleinlich, ehrlich gesagt. Wenn ich jemanden zum Geburtstag einlade, dann schreibe ich da auch nicht auf die Einladungskarte, dass ich noch irgendwo im Keller eine Leiche liegen habe. Also, ja, stimmt. Also von daher, naja, finde ich ein bisschen komisch. Aber worüber man natürlich wirklich diskutieren könnte, ist das überhaupt so schlau? Also einer der hier auch diesen Gruß rausschickt, sagt irgendwie, hallo, beste Grüße vom dritten Planeten im Planetensystem der Sonne. Also schon so eine gewisse Adressenangabe. Ist das nicht eh auf der Platte auch drauf? Stimmt, die Position drauf, ne? Ist auch noch drauf. Ist das so schlau, den Jungs zu sagen? Kommt und erobert uns. Meinst du aber, steht Gefahr? Was meinst du? Nee, ich glaube eher nicht. Halte ich für unwahrscheinlich. Da gibt's ja immer noch diese andere Macht auf der Rückseite des Mondes. Du hast keine Sorge? Nee, nicht direkt. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Leben es da draußen im Weltall gibt. Ne? Wenn es eine Zivilisation gibt und die finden dann nach langen, langen Suchen uns und wir sind die einzigen, die es noch gibt, ich glaube, dann sind so Außerirdische, die freuen sich dann auch und dann kümmern sie sich auch. Wenn es da draußen aber überall Leben gibt und wir sind nur einer von denen und wir sind auch noch so relativ doof, ja, dann ist, glaube ich, der Effekt so, wie wir im Wald durch die Gegend rennen und auch auf Ameisen rumtrampeln. Wir nehmen das nicht mal zur Kenntnis. Ja. Naja, immerhin haben wir es geschafft, deren Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn noch nicht, ne? Hätten wir dann. Und wenn ich durch den Wald laufen würde und plötzlich startet vor mir aus einem Ameisenhaufen so eine kleine Rakete, so auf Augenhöhe, und da hängt so ein kleines Plakat, wo drauf steht, wir kommen in Frieden, würde ich auch denken, oh. Ja, aber was würdest du dann machen? Dann würdest du ein Glas packen und mitnehmen nach Hause und dann sagen... Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also von daher, ja, du siehst... ein zweischneidiges Schwert. Ja, das würde ich so sagen. Okay, nachdem wir mit der Voyager durch sind, mal wieder, kommen wir zum Thema. Ja, aber was heißt mal wieder? Aber jetzt dauert's ja auch, bis wir über die wieder sprechen. Wer weiß. Stimmt, ja. Wenn du wolltest noch sagen, dass die Batterien bald ausgehen, hat's am Anfang erwähnt. Weißt du zufällig spontan wann? Ja, weiß ich. Das habe ich nämlich auch letztens irgendwann gelesen. Sie sind ja hier mit dem Thermoelektrik-Atomreaktor unterwegs. Das ist sehr gut, dass du das noch nachschiebst. In der Tat, 2025 wird die Sonde vermutlich zum letzten Mal ein Lebenszeichen von sich geben. Dann sind die Batterien alle. Schade, die können natürlich auch ein bisschen was sparen von der Batterie. Also pumpen die noch irgendwas in den Antrieb? Oder? Nee, der Antrieb ist nicht. Okay, der ist ja mit diesem... Weißt du, wie der beschleunigt wurde? Ionentriebwerk? Nee. Oder? Ach nee, das gab es damals noch nicht. Die sind eben auf die größeren äußeren Planeten zugeflogen und haben dann so einen Slingshot gemacht quasi. Sich ranziehen lassen von der Gravitation, sind dann einmal so rum und haben sich wegschleudern lassen. Okay, aber du brauchst halt trotzdem irgendwas zum Steuern, ne? Dabei. Die hatten am Anfang natürlich noch Steuerdüsen, aber ich denke, die sind lange, lange alle. Okay. Und du kannst eben, um das noch abzuschließen, also 2025 ist die Energie erschöpft. Jetzt könnte man genauso, wie du gerade gesagt hast, natürlich sagen, können die nicht ein bisschen Batterie sparen? Das ist nicht so einfach, denn die haben keine Batterien im Sinne von, da ist Energie gespeichert. Die benutzen thermoelektrische Generatoren. Stimmt. Thermoelektrik funktioniert so, dass man ein Material hat, was allein dadurch Strom erzeugt, dass man auf der einen Seite ein warmes Element hat und auf der anderen Seite dieses Materials ein kaltes Element, also kalter Weltraum, heißer Kern in der Voyager. Jetzt kann man sich fragen, wie denn heißer Kern, also warum ist das heiß? Die allseits beliebte Radioaktivität. Die haben also ein radioaktives Material, was an sich schon warm ist, da reingepackt und losgeschickt. Und das ist jetzt halt eine gewisse Zeit unterwegs und das ist so weit abgeklungen, dass es kälter wird. Und dadurch ist die Temperaturdifferenz zwischen kaltem Weltraum und diesem radioaktiven Isotop mittlerweile relativ gering, so dass sich nicht mehr genug Strom erzeugen lässt, um die Voyager zu betreiben. Und wenn man das jetzt ausrechnet, 2025 geht da das Licht aus. Dann hören wir erstmal nichts mehr, bis irgendeiner hier an die Tür klopft und das Ding im Kofferraum hat. Ja, nettes Thema. Gut, danke, dass du mich darauf noch aufmerksam gemacht hast. Kommen wir zum Thema Nummer 2. Das Batterieproblem muss ja schließlich gelöst werden. Ja, ist schön. Ja. Und deshalb, siehst du heute, das sind gute Überleitungen. So macht man das. Deshalb gibt es natürlich eine Menge Leute, die an Batterien forschen und Ähnlichem. Und da bin ich über ein kleines Paper gestolpert. Das ist vom 17.09.2013, also relativ aktuell. Mhm. Es geht um lebende Batterien, wie wir gerade schon gesagt haben. Inspiriert nicht, aber für den geneigten Zuhörer, der sich das vorstellen möchte, das ist ähnlich wie bei Matrix, wo die Menschen den Maschinen gedient haben als Duracell, als kleine Batterieeinheiten sozusagen. 100 Watt, sagt man, ne, erzeugt ein menschlicher Körper. So viel wie eine recht starke Glühbirne. Ja, das, wie gesagt, ist halt die Frage, ne, ab wann darf man es nicht mehr? Ne? Ich bin gespannt, was du uns jetzt hier vorstellst. Also mit Menschen wird man das ja wahrscheinlich nicht gemacht haben, oder? Nee, mit Menschen nicht. Es geht um Folgendes. Und zwar, das Paper ist von der Stanford University und diversen Instituten drumherum, die ich aber nicht alle aufzählen möchte, kann man in dem Paper nachlesen. Ist eine lange Liste. Die Leute, die das veröffentlicht haben, ich versuche mal kurz ein paar der Namen vorzulesen, ist der Herr Xingxi, Mengjie, Pochun, Nian Liu, Craig S. Criddle. Das ist aber ein Künstler Name, oder? Und, okay, ja, wahrscheinlich. Und Yi Chui. Mhm. Auf jeden Fall eine Menge Leute haben daran gearbeitet und der Titel des Papers ist Was ist er denn? Zu Deutsch so viel wie Mikrobenbatterien für effiziente Energierückgewinnung. Aha. Erschienen ist das Ganze in den Proceedings of the National Academy of Science of the USA. So ein kleines Magazin, abgekürzt PNAS. Und die haben dort Folgendes gemacht. Es gibt, also erstmal keine größeren Lebewesen wurden verletzt, sondern die haben sich Mikroben genauer angeguckt. Aha. Es gibt nämlich ein paar besondere Arten von Mikroben, das ist auch schon länger bekannt, und zwar sogenannte exoelektrische Mikroben. Exoelektrisch? Ja, exoelektrisch. Cool, ne? Klingt irgendwie eine Idee, was die machen oder was der also tolle Eigenschaft. Also exo heißt doch irgendwie außerhalb des Körpers, genau, oder so, und ja, elektrisch halt, die haben irgendwie einen Strom außerhalb ihres an der Hülle fließen, ja, oder so? Ja, so ähnlich, genau. Und zwar sind das Mikroben, die sich in einem sehr sauerstoffarmen Umfeld entwickelt haben. Und dadurch haben die Fähigkeit entwickelt, keinen Sauerstoff zu atmen, wie wir das machen, und den umzusetzen. Also man braucht ja Sauerstoff für Verbrennungen. Ja. Unser Körper funktioniert ja so, wir atmen Sauerstoff, der wird vom Blut transportiert und unser Stoffwechsel verstoffwechselt das Ganze und verbrennt im Grunde. Ja. Jetzt nicht mit einer chemische Flamme, Reaktion, genau, eine chemische Reaktion, also eine Oxidation. Langsam, relativ langsam, also für uns reicht's ja, aber weil es bei niedrigen Temperaturen ist, nämlich bei knapp unter 40 Grad, ein relativ langsamer Prozess, aber es reicht offensichtlich dazu, unseren Körper am Laufen zu halten. Genau, also eine Verbrennung muss nicht immer eine Flamme haben. In dem Sinne. Genau, das können die nicht, also die können nicht atmen, so wie wir das machen, weil die halt in sehr sauerstoffarmen Umfeldern halt evolutionsbedingt gewachsen sind. Die haben dafür aber die Fähigkeit entwickelt, den benötigten Sauerstoff, den die für ihren Stoffwechsel brauchen, um organische Nährstoffe zu verbrennen oder generell Nährstoffe, also hier geht es jetzt vor allem um organische Nährstoffe zu verbrennen, den gewinnen die aus chemischen Reaktionen mit Mineralverbindungen, also irgendwelchen Oxiden. Aha. Und da wird es jetzt interessant, und zwar kann man sich das zunutze machen und daraus Batterien bauen. Ja, kann man sich vorstellen. Also die Frage ist jetzt, wo muss ich mein Kabel reinhalten? Aber an sich ja, kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Ja. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, es geht um organische Nährstoffe. Das heißt, das hat auch noch ein paar Nebeneffekte, wofür man das Ganze auch noch nutzen kann. Organische Nährstoffe. Man nimmt sich diese Mikroben, züchtet die in einer gewissen Menge an. Und wenn man die jetzt in, sagen wir mal, Abwasser schüttet, was halt mit organischen Verbindungen verunreinigt ist, dann fangen diese Mikroben an, diese organischen Verbindungen zu zersetzen und halt zu verdauen. Dadurch wird erstens das Wasser sauber. Also jetzt nicht sauber im Sinne von, man kann es sofort trinken, aber ein erster chemischer Prozess, um halt diese großen Ketten zu zersetzen. Ja. Und diese Mikroben produzieren dadurch, dass sie halt irgendetwas also den Sauerstoff aus was anderem lösen, also reduzieren. Dadurch erzeugen die überschüssige Elektronen. Das heißt, du hast einmal dieses Abwasser und du brauchst irgendeine Oxidquelle, wo die halt ihren Sauerstoff rausziehen können. Und wenn du diese Mikroben hinzufügst, nehmen die einmal den Sauerstoff, reduzieren halt diese Anode, Kathode, was auch immer. Nee, warte mal, ist auch egal. Die reduzieren das auf jeden Fall, nehmen da den Sauerstoff weg und zersetzen die organischen Stoffe und haben gleichzeitig noch einen Elektronenüberschuss. Das Ganze kann man sich zunutze machen, das haben die in diesem Paper sich zunutze gemacht, und zwar haben sie diese Mikroben auf lange Kohlenstofffasern aufgebracht. Und diese Mikroben hängen sich dann mit so einer Art Tentakel, also so Nano-Verbindungen wirklich, also ganz, ganz dünne Fäden, hängen die sich an diese Kunststofffasern dran. Und über Kunststoff diese, oder Kohlenstoff? Kohlenstoff, Entschuldigung, ja. Kohlenstofffasern dran. Und über diese tentakelartigen Gebilde geben die ihre überschüssigen Elektronen dann ab. schön, ne? Also die ernähren sich aus dem Wasser, ne? Also die holen sie den Dreck aus dem Wasser, genau. Das ist dann sozusagen... Das ist dein Futter, der Futter, Nährstoff, ja. Genau. Ja, das ist alles, und, was du tun musst, ist gelegentlich... Und ihren Sauerstoff, da ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Ja. Ihren Sauerstoff, das heißt, du müsstest in diese organische Batterie, müsstest du immer Dreck oder ins Wasser kippen und irgendwie Sauerstoff reinbringen? Ja, genau, irgendwie Sauerstoff reinbringen. Und zwar nicht Sauerstoff im Sinne von, du pumpst da Sauerstoff rein, sondern du brauchst irgendeine Verbindung, wo die ihr halt, also du kannst irgendeinen Feststoff nehmen und da reinpacken, irgendein Oxid, was sie dann wieder zurückreduzieren. Und die haben jetzt was genommen für ihren Minuspol, um den zu bauen. Haben sie diese Kohlenstofffasern genommen, wo sie die Mikroben dran gepatscht haben, die dann ihre überschüssigen Elektronen abgeben. Und als Pluspol haben die eine Silberoxid-Anode genommen. Hm. Also Silberoxid. Mhm. Das Silber wird durch die Mikroben reduziert. Also das Silberoxid wird reduziert wieder zu Silber. Oh. Das Ganze dauert ungefähr einen Tag. Also nach einem Tag mit dieser Batterie, die gebaut haben, ist das komplette Silber, Oxid zu Silber wieder reduziert worden. Also um das mal gerade zu sagen, Silberoxid klingt gerade so abstrakt. Das ist im Grunde genommen angelaufenes Silber. Also das, wenn ihr zu Hause oder wahrscheinlich eher bei eurer Oma in eine Schublade guckt und die hat noch altes Silberbesteck, wenn das so ein bisschen unschön aussieht, dann ist das genau Silberoxid. Das ist angelaufenes Silber. Und offensichtlich so ein angelaufenes Silber kippen die dann mehr oder weniger. Omas alte Löffel kippen die da in die Batterie ja, rein. Genau. Und die kommen sauber wieder raus. Ja, genau. Glänzend so wieder raus. Weil also die Mikroben, die reduzieren halt das Silberoxid. Und die überflüssigen Elektronen kann man halt über eine externe Leitung dann rüberfließen lassen. Ja, schön. Also wie gesagt, dauert grob einen Tag und dadurch wird halt die Energie, die gewonnen wird, halt dadurch gewonnen, dass das Silber wieder reduziert wird. Du kannst dann diese reine Silberanode nachher wieder nehmen, in eine andere Chemikalie reinhalten und wieder oxidieren und dabei halt wieder Elektronen freisetzen und wieder als Batterie halt nutzen, abgraben. Und das kannst du halt immer hin und her machen, wie du möchtest. Die haben, was mich jetzt als erstes interessiert hat, war, was haben die da für Spannungen abgegriffen? Ja, dem Ding. Also mit anderen Worten, reicht's für unser iPhone? iPhone 6 wird dann demnächst mit so Viechern drin sitzen? Eine Zelle wird eng. Also eine von diesen Zellen, die gebaut haben. Das Schöne an diesen Zellen ist auch, die haben nur eine einzige Kammer, wo das Zeug halt drin ist, ne? Du hast halt an einer Seite die Anode, Kupfer ist dann halt der Pluspol am Anfang und die andere Seite die Kathode, halt irgendein Stab, den er halt in die Mikroben, also diese Kohlefasern, die in die Flüssigkeit hältst, der Minuspol. Und die haben dann eine Spannung abgegriffen von 0,7 Volt. Und zwar das Ganze. Wie groß war die Zelle, hattest du halt schon gesagt? Achso, die groß, habe ich nicht. Also nicht die Zelle, nicht die Mikrobe jetzt, sondern da so diese Batterie sozusagen. Ja, die in dem Paper stand so groß wie eine D-Cell, also eine D-Zelle. Das sagt mir jetzt nichts. Nee, mir auch nicht. Ich habe mal geguckt, man kennt ja diese Triple A, Doppel A und so weiter. Also sagen wir mal, wie eine realistische Batterie, wie groß. Ja, du kennst ja diese, es gibt ja neben den kleinen, die man so in seinen Walkman früher gepackt hat, die etwas größeren und dickeren. Und dann gibt es die nochmal größeren und dickeren Runden. Die kennst du aber auch, ne? Ja. Also wirklich die fast schon so Cola-Dosengröße, ein bisschen kleiner. Ein bisschen cool. Ja. Das war, ja, okay. Genau die. Das ist eine D-Zelle. Ja, das wird dann also. Ja, fürs iPhone wird es eng. Ja. Auch 0,7. Ja, 0,7 Volt ist natürlich nicht so wenig. Nee, 0,7 Volt ist echt nicht schlecht. Also 0,7 Volt jetzt ja die Frage, wie viel Strom und so weiter. Kann man sich ausrechnen, ist jetzt hier nicht angegeben. Allerdings haben die diese Batterie halt entladen über einen 2000 Ohm Widerstand. Okay, hätte ich zugegebenerweise mal ausrechnen können, aber 0,7 Volt, 2000 Ohm. Das Ganze, also das entlädt sich ja nicht spontan, sondern so in so einer exponentiell abfallenden Kurve. Aber ich sag mal, wenn ich mir hier den Graphen so angucke, so 10 Stunden hat ihre 0,7 Volt gehalten, ja. Guck an. Und bis sie komplett also die 0,7 Volt waren so 10 Stunden grob konstant. Und danach fiel es halt dann relativ schnell ab in den nächsten 10 Stunden auf 0,4 Volt. Was aber auch noch okay ist. Also ja, nicht schlecht. Ist schon nicht übel. Fand ich interessant. Und das Ganze haben die dann auch nochmal mehrmals wiederholt. Also hier Cycle 1, 2 und 3. Und die 0,7 Volt haben sie beim zweiten Mal laden nicht mehr erreicht. Oh. Da waren sie nur noch bei 0,6. Aber das Entladeverhalten war ähnlich. Also Okay, das heißt, bisschen müssen wir noch. Ist insgesamt eine nette Idee. Interessant ist ja auch, dass du damit, wenn du das im großen Stil baust, also wirklich viel davon, gleichzeitig auch noch Wasser reinigst. Das heißt, ja, das du erzeugst ja Energie und reinigst Wasser damit. Normalerweise also, kostet es viel, viel Energie, um Wasser zu reinigen. Genau, man könnte quasi so einen ersten Schritt zur Wasserreinigung machen oder zum Zersetzen halt von organischen Abfällen und dabei Energie gewinnen, was halt ein interessanter Aspekt ist. Ein Problem dürfte dir hier sofort ins Auge springen. Welches Material wird wohl da so den größten Kostenfaktor ausmachen? Ja, Omas Löffel gehen irgendwann zu neigen. Genau, Silber ist jetzt nicht, also haben wir jetzt nicht barrenweise hier so rum. Da scheitert es dann so ein bisschen an im großen Stil, das Ganze ja, machen. Okay. Also sind halt jetzt als erst, also die ersten Ziele, nachdem man das jetzt so einen Prototypen gebaut hat und gesehen hat, ja, ist schon mal vielversprechend, klingt ganz gut, nach anderen Materialien als halt als Silber. Als Silber halt als Opferanode da, Quatsch, Opferanode ist ja das falsche Wort, das kommt später, hier als Anode zu suchen. Ja gut, aber das ist natürlich schon mal ein Beweis, dass das im Prinzip funktioniert. Ne? Man könnte dann halt drüber nachdenken. Genau, wir sind also im Prinzip in der Lage, große Mengen kleiner Lebewesen auszunutzen und auszubeuten, damit die uns Elektrizität machen. Machst du uns jetzt moralisch das, hier das, schon... Das ist die Alternative zum Hamster im Laufrad. Ja, moralisch... ist halt die Frage, ne? Wo... Aber Mikroben ist ja... Ich meine, die nutzen wir da auch, um... Dazu müsstest du mich ganz am Ende bei dem letzten Punkt unserer Sendung noch mal kurz dran erinnern, okay, dass ich dazu noch mal ein Wort sage, zur Würde der Mikroben. Okay, zur Würde der Mikroben. Ja. Das war die Würde der Mikroben, klingt gut. Ja. Das war mein erstes Thema, die lebende Batterie. Sehr schön, ja. Das gefällt mir gut. Damit haben wir den ersten Block hinter uns gelassen. Und wir kommen zu unserer beliebten Rubrik Experiment der Woche. Experiment der Woche. Und du hast uns wieder was mitgebracht. Genau, und zwar habe ich dir heute Morgen aus meinem Mäppchen drüben, aus meinem alten Schulmäppchen, Federmäppchen rausgekramt, drüben in meinem Büro, diesen kleinen silbernen Anspitzer hier. Und mit dem Experiment heute möchte ich dir zeigen, dass der für in Kinderhänden und vor allem in wissenschaftlich interessierten Kinderhänden oder meinen Händen gar nicht mal so ungefährlich sein kann. Also ich habe den jetzt hier mal an mich gerissen, wie es meine sympathische Art ist. Und es ist einer von diesen ganz normalen, klassischen Anspitzern, wie ihr ihn könnt. Das ist schon die gute Doppelvariante für die dicken und die dünnen Bleistifte. Also diese Metall... so ein Tortenstück, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tortenstück oder wie so ein Keil aus Metall, kaum größer als die Spitze von einem Bleistift, wo man dann hinten Bleistift rein steckt, drehen kann und dann seinen Bleistift anspitzen kann. Du sagst mir jetzt, es ist lebensgefährlich, oder nicht lebensgefährlich, aber gefährlich. Und es sind nicht die Klingen. Das hätte ich natürlich jetzt vermutet, ne? Sondern der Rest. Der Rest. Okay. Um dir das zu zeigen, kommt das erste Mal unser kleines Upgrade zum Einsatz. Wir müssen nämlich dafür aus unserem Bürostudio oder Studiobüro raus und ins alte Labor, weil ich unseren Abzug nicht versauen will. Da werde ich ja schon unruhig, denn was wir bisher hier alles gemacht haben, das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall schon mal schlimmer als alles bisher da gewesen. Schlimmer nicht, die Rauchmelder sind hier halt könnten ein Problem werden. Okay, das heißt, wir unterbrechen die... Wenn du das riskieren möchtest, können wir aber eben... Lass mal, wenn du schon vorsichtig bist. Das heißt, wir unterbrechen die Aufnahme kurz und melden uns gleich wieder aus dem Labor. So, wir sind im Labor angekommen. Das hört ihr vielleicht am etwas veränderten Sound. Hier ist es etwas zugig, halliger, sagen wir mal. Und zugig. Und zugig, weil wir an einem Abzug stehen. Ja. Und dort hast du jetzt was vorbereitet. Ne? Du, wenn ich das richtig sehe, hast du ein Stück aus diesem Anspitzer rausgesägt, etwa ein... Nachdem die Klingen entfernt wurden. Genau, die Klingen entfernt und aus dem verbleibenden Anspitzerkörper ein Stück raus gesägt. Das werde ich auch dokumentieren mit einem Foto zunächst und dann gleich... wir können das jetzt noch... Ja, halt mal irgendwas... Ja, sehr schön. Ja. Und das Experiment selber werde ich jetzt filmen. Das Experiment selber besteht darin, dass du eine, wie heißt das, Lötlampe? Oder wie heißt das? Ja, das Ding heißt Lötlampe. Bunsenbrenner. Im Grunde genommen, also ein Feuer jedenfalls. Wir machen damit immer unseren Grill an. Ja, ernsthaft? ja, den feuerst du jetzt an. Ne? Ja. Vielleicht hört man dann auch das Rauschen, hoffe ich. Da faucht es. Und jetzt wird Reinhard, ich gehe mal so einen Schritt weg, damit die Akustik besser ist. Reinhard wird jetzt das Stück vom Anspitzer in die Flamme halten. Und ich werde das aus sicherer Entfernung dokumentieren. Danke. Bei Kamera. Und akustisch natürlich sowieso. Okay. Der Film läuft und Reinhard hat das Stück Metall in die Flamme getan. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Da sehe ich schon einen kleinen hellen Funken wegfliegen. Jetzt fängt es an zu glühen. Und jetzt wird es unerträglich hell und Funken sprühen in alle Richtungen. Man kann gar nicht so gut mehr hingucken. Es flammert noch mal ein bisschen auf. Ja, du guckst da nicht so rein, oder? Ja, ne, so... Ja, gucken, wo ich den Mist hinhalte. Meine Augen sind eh schon im Arsch. Ja, halt mal kurz raus, oder? Schön geworden. Ist schön geworden. Fahren wir noch mal ein bisschen. Also, was man gesehen hat, war. Es ist wolkig. Es ist hat sehr, sehr hell geleuchtet. Sehr hell geglüht und es hat offensichtlich eine chemische Reaktion gegeben. Und was es damit zu tun hat, da sprechen wir gleich drüber, wenn wir wieder zurück sind im Studio. Ja, sehe ich auch so. Gut, da sind wir wieder zurück. Entschuldigt bitte die fragwürdige Soundqualität, aber das war eben ein Originalton quasi. Das war in unserer kleinen Chemiekammer neben unserem eigentlichen Labor. Ja. Das, was da gerauscht hat, war der Abzug. Und ihr habt es ja jetzt nicht gesehen, es sei denn, ihr guckt euch spontan jetzt direkt das auf YouTube verlinkte Video dazu an. Wir haben, ich habe wie gesagt aus dem Anspitzer Körper, nachdem die Klingen raus waren, also das vermeintlich Gefährliche war schon weg, ein kleines Stückchen aus der Ecke eine kleine Ecke rausgesägt, weil ich mich nicht getraut habe, das ganze Ding in unserem Abzug abzufackeln. Ja, was war das jetzt? Also ich meine, der Metallkörper, okay, also dieser Spitzer besteht aus Metall. Ich persönlich hätte jetzt erstmal naiv erwartet, du hältst Metall in die zugegebenerweise heiße Lötflamme rein. Und was passiert? Irgendwie, es wird irgendwann schmelzen, meinetwegen glühen, schmelzen und tropft dann langsam ab. Das hätte ich erwartet. Das ist aber nicht passiert. Das ist nicht passiert. Es ist nicht getropft, sondern hellgleißend geleuchtet und man sieht so Funken wegspringen. Also irgendeine chemische Reaktion. Was, ja. Ist das ein besonderes Metall oder ist das ein, Sag's mir. Ja, das ist gerade der springende Punkt. Du sagst ja am Anfang, der Anspitzkörper ist aus irgendeinem Metall. Und genau das ist es. Es ist nicht irgendein Metall. Viele dieser Anspitzer, die man im Geschäft kaufen kann, sind aus Magnesium. Magnesium? Magnesium. Das ist ja so ein Metall, den man selten begegnet, sagen wir genau, mal. Genau, Magnesium ist eigentlich ein Metall, den man selten begegnet. Also zumindest wenn Dinge daraus gebaut werden. Wobei ich muss so sagen, während meiner Recherchen zu diesem kleinen Experiment habe ich festgestellt, es gibt doch eine Menge Dinge, die aus Magnesium gebaut werden. Ja, zum Beispiel gibt's hier, wenn eine teure Stoßdämpfergabeln hier für Mountainbikes und so kaufst, da sind die Tauchrohre gerne mal aus Magnesium. Ja. Also ich habe mir gedacht, immer so eine Rockshox auseinander zu hämmern, ist ein bisschen teuer. Deshalb Alternative der Anspitzer. Da muss man aber ein bisschen suchen. Man kann bei, also wenn das Experiment mal jemand auf eigene Verantwortung nachmachen möchte, das kostet irgendwie so 1-2 Euro, wenn man darauf achtet, dass die Dinger aus Magnesium sind. Magnesium hat die Eigenschaft, extrem heiß zu verbrennen, und zwar bei über 2000 Grad, wenn es einmal gezündet hat, und es ist halt gleißend hell. Das ist auch das, was Bengalos im Fußballstadion so schön hell macht. Da ist auch Magnesium drin. Ja, das ist halt, also nochmal, also genau, okay. Und wenn das einmal brennt, kriegt man es auch nicht mehr so leicht aus. Also löschen mit Wasser ist nicht. Das muss man schon wirklich mit Sand eine große Menge ersticken. Die Frage ist jetzt, warum baut man einen Anspitzer, der eigentlich ja in Kinderhände gehört, aus so einem Hüllenzeug? Lass mich noch eben meine Vermutung gerade. Okay, wir haben ein Metall und das würde schmelzen, abtropfen, fertig. Das wäre ja im Grunde genommen nur eine Änderung, also eine Phasenumwandlung quasi. Ja. Du bist erst fest, wirst dann flüssig und wenn du dann abgetropft wirst, wieder fest. Genau, da passiert. Dann, was ich gerade schon vermutet habe im Labor, weil es so gleißend hell ist und offensichtlich da energiefrei wird, wir reden hier von einer chemischen Reaktion. Und genau, das ist eben der Unterschied zu dem abtropfenden Metall. Dieser gleißende Moment ist eben da der Moment, wo eine chemische Reaktion abläuft und wir haben am Ende eben nicht mehr Magnesium. Genau, das ist eine richtige Verbrennung halt. Sondern, und damit Magnesiumoxid offensichtlich. Genau, das, was danach herauskommt, ist Magnesiumoxid. Das sieht man dann auch, das haben wir, glaube ich, jetzt nicht fotografiert, aber es ist halt eher ein weißes Pulver, sagen wir mal. Das könnte man vielleicht noch vom Touren oder vom Klettern, das ist Magnesia. Da machen sich die Sportler auf die Hände, um trockene Hände zu behalten. Ja, und daran sieht man eben, man hat am Ende nicht mehr das gleiche Metall, sondern eben Oxid oder genau, was anderes. Magnesiumoxid, ja. Und warum das so gleißend hell brennt und warum das halt, also da geht ja echt die Post ab, wenn man das anzündet. Der Grund ist, das Zeug ist halt sehr reaktionsfreudig. Mhm. Das oxidiert sehr gerne und auch viel. Und dann auch schnell, wenn es einmal eine gewisse kritische Temperatur erreicht hat. Das ist der Grund, warum man die Anspitzer zum Beispiel gerne daraus baut. Ach. Ja. Schwer zu glauben, aber der Anspitzer besteht ja noch aus einem anderen gefährlichen Teil. Im Grunde ist das Ding nur gefährlich, soll ja kein und zwar aus der Klinge. Die Klinge ist meistens aus Stahl und Stahl hat die unangenehme Eigenschaft zu rosten. Ja, das heißt relativ schnell in deinem, also nur die Klinge selbst wäre nach 10 Jahren in deinem Federmämmchen längst stumpf und unbrauchbar. Die wäre braun und bröselig, ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Magnesium verhindert das aber. Und jetzt kommt das Wort zum Tragen, was ich vorhin fälschlicherweise aus Versehen schon benutzt habe. Und zwar, das Magnesium fungiert hier als Opferanode. Das heißt, dass es ist ja ein elektrischer Kontakt zwischen dem Magnesium und dem Stahl der Klinge. Und das heißt, wenn das jetzt eine Verbindung mit Sauerstoff eingeht, also oxidiert, also rostet, dann neigt das Magnesium deutlich schneller dazu, zu oxidieren, als der Stahl und opfert sich sozusagen. Deshalb nennt man es auch Opferanode. Ja. Und das ist der Grund, warum man die Dinge aus Magnesium baut. Nebenbei kann man Magnesium auch noch schön leicht bearbeiten, weil das ein sehr weiches Metall ist. Ja. Und wenige von, also es gibt wenige, wirklich wenige Grundschüler, die eine Lötlampe in ihrem Rucksack mit sich rumtragen, um das Zeug anzuzünden. Also mit dem Feuerzeug wird das auch schwierig, da musst du schon ein bisschen mehr auffahren. Ja, aus dem gleichen Grund übrigens, aber mit anderen Materialien, weil wir gerade schon mal über Omas Silbersteck gesprochen haben, aus dem gleichen Grund kannst du das Silber, was angelaufen ist in Omas Schublade, eben dann Silberoxid, da haben wir ja gerade bei deinen schönen biologischen Batterien schon mal drüber gesprochen. Diese Oxidationsschicht beim Silber, also dieses angelaufene Silber, kannst du dadurch entfernen, dass du Alufolie in Wasser gibst und dazu die Löffel kippst, weil eben in dem Fall sich das Aluminium quasi opfert, um das edlere Metall, also das Silber, von der Korrosion zu befreien. Dann wäre also das Aluminium diese Opferanode, wie du es gerade so schön gesagt hast. Was ich heute noch gelernt habe, warum man bei Bleistiftspitzern auch gerne dann Magnesium halt benutzt, ist, Magnesium oxidiert nicht flächendeckend, sondern also es bildet keine geschlossene Oxidschicht an der Oberfläche. Das heißt, man hat immer irgendwo einen Kontakt, der bleibt. Ah, das ist natürlich interessant, ja. Wohingegen ein anderes Opfermetall jetzt einfach irgendwann eine Oxidschicht wahrscheinlich bildet und dann ist Ende. Ja. Ich hatte, man hatte auch so das Gefühl, dass diese alten Anspitzer so ein bisschen fleckig aussehen. Genau, das ist auch so. Die oxidieren halt nicht flächendeckend. Ja, wer hätte gedacht, dass man so ein spannendes Material immer in der Hand gehabt hat. Ne? Und hätte ich das als Schüler schon gewusst, ne? Das wäre viel, viel interessanter geworden. Ja, dann hätte man nicht immer diese Knaller aufknibbeln müssen und das Schwarzpulver umfüllen. Sondern hätte gleich hier... Man hätte direkt einfach Schwarzpulver genommen, 2-3 Bleistiftanspitzer dazu und ab geht's. Dazu muss ich auch sagen, wir hatten ja hier, beziehungsweise ich hatte heute Morgen mehrere davon auf meinem Schreibtisch liegen. Und das ist immer die Frage, ist das Magnesium oder Alu? Das rauszufinden ist gar nicht so leicht. Also wir haben hier nebenan Chemiker sitzen. Ich hatte gefragt, hast du mal eben irgendeine Zaubertinktur, die ich da drauf tröpfeln kann und dann sehe ich, ob das Magnesium ist? Da sagt er, nee, so leicht geht das nicht. Man kann natürlich jetzt große Analytik auffahren, das Ganze ins REM legen, EDX drüber jagen und gucken, aus welchen Materialien das besteht. Man kann aber auch die einfachere Hau-drauf-Methode benutzen, wie wir es gemacht haben. Man zündet es einfach mal an. Wenn es hell leuchtet, dann ist es Magnesium. Wenn es runtertropft, dann ist es Alu. Ja, ob das jetzt so die empfohlene Variante ist? Nee, wahrscheinlich nicht, aber es ist eine. Also man kann es so probieren. Ja. Ich fand das sehr schön, dass man sowas mit sich rumträgt. Auch wieder schön was zum Klugscheißern, wenn man auf der nächsten Party ist und gerade, man kriegt es mit dem Feuerzeug angezündet, muss aber verdammt lange warten dann. Ja, aber man auf einer Party auch nicht machen. Seid ein bisschen vorsichtig, wenn die Dinger erstmal don't try this at the football arena. Whatever. Seid ein bisschen vorsichtig. Das Zeug brennt wirklich gleißend hell und brennt euch das ein oder andere Loch. Ihr seht es in dem Video ja auch, dass das in alle Richtungen funkt. Also bisschen aufpassen. Und ihr habt es nicht von uns. Richtig. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Ihr habt uns nie gesehen. Ihr habt uns nie gehört. Ja. Dieser Podcast zerstört sich von allein. sollen wir mal ein bisschen Musik machen? Und damit meine ich nicht deine Jeopardy-Musik, die wir gerade eingespielt haben, sondern was Ordentliches. Ja, stimmt. Aber hier hast du was Schöneres mitgebracht. Ja, richtig. Und zwar behandelt das ein Thema, das viele Menschen sehr kritisch sehen. Ich sehe das eher lockerer, aber ich fand das Lied sehr schön. Soll ich anmachen? Ja, mach an. Now and then I think of when I was in power. Choking people with the force until they die. But then you told them all my history and took away my masculinity and had my character portrayed by subpar actors. Addicted to an overuse of graphics and making Greedo shoot first on shot first. So when you try to have the force make sense, you introduce the midichlorians. And what's the deal with having me be dubbed over? But you didn't have to change it all. Make them like they never happened and the fans are nothing. I don't even need your love. You treat me like a panther and that feels so rough. No, you didn't have to make them blow. Have your friends direct your movies and they'll turn out better. You think that you don't need them, no. What happened to the Star Wars that I used to know? times I screwed fans over. I had them believing that the first three films were really done. But Star Wars will be done my way. I don't care what they have to say. I think that they should let it go, and they'll never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know. Didn't have to change it all. No more puppets, no more practical effects or nothing. I don't even need your love. You treat me like a whopper and I feel so cold. No, you didn't have to sell your soul. Do we really need to watch them all again in 3D? Jar Jar was an all-time low. What happened to the Star Wars that I used to know? The movies I used to know. The movies. What happened to the Star Wars that I used to know? The movies I used to know. The movies. What happened to the Star Wars that I used to know? I used to know. That I used to know. I used to know. That I used to know. Oh, I hate this song. Star Wars that I used to know. Wie gesagt, ich sehe ja ganz nicht so kritisch. Ich finde die alten gut, ich finde die neuen gut. Ich bin gespannt, was Disney aus den ganz neuen macht. Mal sehen. Ja, mal sehen. Aber schönes Lied. Gucken müssen wir sowieso. Das Video ist auch übrigens großartig, sollte man sich auf jeden Fall angucken zu dem Lied. Auch verlinkt. Ein Guckbefehl vom Jungpaderbahn. Ja, Befehl. Bitte. Bitte. Wir kommen zum nächsten Thema. Immer noch Weltraum. Und bitte? Aliens. Immer noch Weltraum. Immer noch Weltraum, ja genau. Wir haben's. Ich kann es diesmal nicht hinter mir lassen. Wie schon angekündigt, ich war am Samstag einkaufen, bin an der Bild-Zeitung vorbeigelaufen. Im Fachblatt Bild, könnte man sagen. Wir zitieren ja hier nur Studien aus... Wo wurde dieses Paper veröffentlicht? In Deutschland. In the famous German newspaper Bild. Genau. Der Titel war jetzt, hier habe ich es mir aufgeschrieben, Leben im All entdeckt. Daraufhin habe ich getweetet, sehr interessant, aber wir müssen einige Sachen in dieser Headline relativieren, zum Beispiel Leben, All und Journalismus. Ja, ja. Da war ich schon etwas kritisch. Tatsächlich dieser Artikel, oder ich weiß, den Artikel habe ich nicht gelesen, ich gehe mal einfach mal davon aus, dass das in der Zeitung noch weiterging, aber unter dieser Headline standen noch ein paar Zeilen, ein Anreißer quasi. Hast du das noch weiter recherchiert dann, worum es ging? Meinst du, ich beziehe meine vollen Informationen aus der Bild-Zeitung? Oder? Da wärst du nicht der Einzige. Boah. Nein. Also wer Galileo ins Studio lässt, ins Studio, nein, komm, ist gut, mach. Ich würde ja auch machen. Ich stehe ja morgen auch daneben. Gut. Alles für die Wissenschaft. Leben im All, sagtest du. Ja. Du machst mich fertig. Der Artikel endete, also zumindest dieser Anreißer, endete mit den Worten, kommen jetzt die Aliens? Kurze Antwort, ja. Nein, keine Ahnung. Also mit anderen, also die, kommen jetzt die Aliens. Und da fühlte ich mich berufen, darauf eingehen zu müssen. Möchtest du noch was zu einem Artikel aus der Bild erzählen oder soll ich kurz erzählen, was ich daraus noch gelesen habe? Erzähl mal ruhig noch, was da noch so drin stand, ja. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass irgendwie ein paar... Wo kamst du überhaupt in... warum liest du die Bild-Zeitung? Mein Bruder hat die gekauft. Ja. Jetzt hast du ihn natürlich... Okay. Oder hat er die gekauft oder geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lag die bei uns auf dem Klo. So. Es ging darum, die haben irgendwelche Mikroben waren es nicht, auch irgendwelche Zellen. Kieselalgen. Ja. In einer Höhe von, weiß nicht, 12.000 Metern oder so. Zwischen 22 und 27 Kilometern, ja. Okay, fast. entdeckt und haben irgendeinen zitiert, der sagte, die können unmöglich von der Erde sein, die müssen woanders herkommen. Yep. Dazu muss man dem geneigten Zuhörer sagen, hier unser Baumgärtner-Mensch ist aus einer höheren Höhe gesprungen. Ja. Also, von daher deswegen die Relativierung meinerseits, ja. Weltall oder All, zugegebenerweise hoch. Aber wir reden immer noch von der Stratosphäre. Also auf jeden Fall. Das kann immer noch so ein Windding sein. Nicht wirklich außerhalb des der Atmosphäre, wenn du so willst. Ja. Und Leben ist ja auch so eine Sache. Ja. Also ist ja nicht so, dass die da was eingesammelt haben, was danach fröhlich Hallo gerufen hat. Wir reden genau über Kieselalgen. Ich hatte da so eine Schallplatte von ihnen gefunden und habe gedacht, ich schau mal vorbei. Wollte ich zurückgeben. Ja. Ja, du hast im Grunde genommen schon ganz gut zusammengefasst, worum oder worauf sich dieser Bildartikel bezog. Der bezieht sich nämlich auf die Ergebnisse, die im Journal of Cosmology publiziert wurden von Professor Milton Wainwright und seiner Crew. Die haben nämlich genau das gemacht. Die haben einen Ballon hochgeschickt in die Stratosphäre. Mit so Probeschächtelchen, sagen wir mal. Das ist einer von diesen ominösen Wetterballons, die mal für UFOs halten. Forschungsballon. Oder Forschungsballon, ja, besser. Also da waren so Probeschächtelchen drin und die wurden tatsächlich erst dort oben geöffnet, zwischen 22 und 27 Kilometern. Und dann auch wieder geschlossen. Ballon ist sicher gelandet unten auf der Erde und dann haben sie sich eben diese Objektträger, die da verpackt wurden quasi da oben, genauer angeguckt. Und der Professor Wainwright behauptet oder sagt auch ganz klar, Kontamination ist, kann man weitestgehend ausschließen. Und die Sensation oder das, was jetzt berichtet wird, sagen wir mal, ist eben genau das, was du gesagt hast. Da sind eben so biologische Fragmente gefunden worden auf den Objektträgern, eben unter anderem Kieselalgen. Das ist so eine, also irgendeine Photosynthese betreibende Zellhaufen. Genau. Physiker reden über Biologie. Ja. Also, aber immerhin zur Photosynthese fähig. Aber wir bleiben mal bei Kieselalgen, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Und genau, wie du gerade schon gesagt hast, Professor Wainwright sagt eben, diese Kieselalgen oder die Fragmente, die sie ja gefunden haben, sind zu groß, um von der Erde hochgekommen zu sein. Der einzige Mechanismus, der dafür bekannt wäre, wäre ein Vulkanausbruch, wo dann viel Material nach oben getragen wird. Den gab es aber seit 3 Jahren nicht mehr in einem größeren Maßstab und deswegen können die Teilchen nicht von einem Vulkanausbruch kommen. Das heißt also, wenn wir der Bild-Zeitung dieser Publikation jetzt Glauben schenken mögen, dann unterliegt die Erde also einem konstanten Schauer von Lebensfragmenten oder Lebewesen, die auf uns herniederregnen. Und keine Frage, das wäre eine ziemliche Sensation. Also dann musst du Lehrbücher umschreiben. Der Kreationismus hätte keine Basis mehr. Das ist quasi, das wäre die Voyager der anderen. Kieselalgen. Meinst du, die schicken uns Kieselalgen? Ja. Dann finde ich unsere Schallplatte besser. Ja. Ja, hat schon so ein bisschen was Rock'n'Roll, ne? Wenn du eine Schallplatte wegschickst, ist schon cool. Eine goldene Schallplatte. Ja, stimmt. Wir claimen sofort, dass wir die Rockstars des Universums sind. Also von daher, keine Frage, wenn das wahr wäre oder alles stimmen würde und alles wasserdicht wäre, dann wäre das schon eine ziemliche Sensation. Wenn man sagen würde, das Leben kommt von außerhalb. Ich meine, das wäre schon ein Wendepunkt, sagen wir mal so, in der menschlichen oder in der Wahrnehmung, wie sich der Mensch wahrnimmt. Es gab sicherlich einige solcher Momente, wo sich der Blick auf die Welt geändert hat. Sicherlich so ein Moment, wo du sagst, okay, die Erde ist offensichtlich rund und nicht platt. Da gibt es noch andere Kontinente. Das sind so Wendepunkte, wo du dein Weltbild im Grunde genommen anders... Irgendwann erkennen die Menschen auch noch, dass die Erde hohl ist. Und wir drin wären. Ja, genau. Wenn du jetzt also sagen würdest, okay, da draußen gibt's Leben und da kommt auch, im Weltraum schwirrt es halt rum, das wäre halt schon ein Paradigmenwechsel. Von daher, das Potenzial für eine Sensation ist da. Ich muss allerdings sagen, nicht nur, weil der Artikel auch es bis auf die Bild-Zeitung geschafft hat, die Arbeit, also die wissenschaftliche Arbeit, nicht die Bild-Zeitungsbericht, sondern die Arbeit von Professor Milton Wainwright ist nicht ganz unstrittig. Ich sag dir mal ein paar Gründe, warum das so ein bisschen zweifelhaft ist. Das ist ja das Erste, ne? Okay, was könnte er falsch gemacht haben? Gucken wir mal. Also ich sag vorher, ne, ich will hier jetzt nichts schlecht reden oder so. Das ist mir völlig, ich wäre ja der Erste, der sich freuen würde, wenn man das finden würde. Aber man muss schon wissenschaftlich sauber arbeiten. Als erstes sind mal die Mitarbeiter etwas fragwürdig und auch der Ort, wo es publiziert wurde. Es gibt da einen Mitarbeiter in dem Team, der in diesem Paper mitgearbeitet hat, Chandra Wickramasinghe oder so. Entschuldige mich, bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Der hat schon mal von sich hören lassen als er behauptet hat, Kieselalgen in Meteoriten gefunden zu haben. Er hat einen Stein gefunden, hat sich den angeguckt, hat da Kieselalgen drin gefunden und hat sofort gesagt, okay, hier leben von außerhalb. Allerdings hat er nie in diesem Paper, was er da veröffentlicht hat, wirklich bewiesen, dass der Stein, den er so da untersucht, tatsächlich ein Meteorit ist. Er hat es nur behauptet. Mhm. Also es gab keine Evidenz, die er gezeigt hat, dass es ein Meteorit ist. Schwierig. Hat er das veröffentlicht damals schon? Auch per Review und alles? Ja. Mhm. Der gleiche Mensch ist auch der Herausgeber. Jetzt wird's. Also einer der Editoren des Journals of Cosmology, in dem eben genau dieses Paper, von dem wir jetzt gerade sprechen, veröffentlicht wurde. Purer Zufall. In diesem Journal sind schon spannende Artikel veröffentlicht worden. Zum Beispiel ein wackeliges Paper, in dem ein Anti-Big Bang beschrieben wurde. Frag mich jetzt nicht zu sehr, ich habe diese ganzen Paper nicht durchgelesen, aber ich habe bei der Recherche gefunden, dass da schon sehr merkwürdige Paper veröffentlicht wurden, auch sehr dreiste Behauptungen gegenüber der NASA und Leben im Weltall war mal immer wieder das Thema. Mhm. Also es wurde scheinbar immer mal wieder versucht zu platzieren. In so ein Running Gag. Ja, also zumindest etwas, was sie wirklich versuchen waren's auch häufig, zu platzieren. Da beim zweiten Mal waren es ja dann auch Kieselalgen, auch öfter, oder? Das scheint auch, genau, Kieselalgen scheint so ihr Steckenpferd zu sein. Okay, das heißt so, das Umfeld dieser Veröffentlichung ist schon so ein bisschen komisch. Vielleicht ist das ja auch wie bei diesem Gentest, den es mal gab. Vielleicht haben die Kieselalgen irgendwann ihren Messgeräten hängen oder so und messen überall welche. Durchaus denkbar. Ja. Kontamination ist natürlich schon das Erste, wo du sagst, können die Kieselerden auch von irgendwo anders hergekommen sein. Jetzt sind da noch ein paar Sachen, die so ein bisschen komisch vorkommen. Wenn man sich dieses Fragment, was sie da gefunden haben, anguckt auf diesem Mikroskopbild, dann kann man durchaus Ähnlichkeit sehen mit eben dieser Kieselalge. Habe ich gerade Kieselerde gesagt? Ja, hast du. Könnte sein. Ja. Also Kieselalge wollte ich eigentlich sagen. Also dieses Bild, was sie da vom Lichtmikroskop haben, sieht tatsächlich aus wie eine Kieselalge. Und sie behaupten eben auch, das ist eine Kieselalge. Aber ist das auch wirklich eine? Haben sie es denn mal überprüft? Und was wirklich lustig ist, wenn man sich dann anguckt, was sie in ihrem Paper, also in dem Paper, worauf wir uns jetzt hier gerade beziehen, schreiben, da muss ich mal gerade zitieren, dann schreiben sie, on one stub was discovered part of a diatom, also Kieselalge, which we assume is clear enough for experts on diatom taxonomy to precisely identify. Also sie sagen also, könnte eine Kieselalge sein und wir gehen davon aus, dass es für einen Experten von Kieselalgen ganz klar wäre, dass es eine ist. Das ist auch super. Was hättest du gemacht? Du wärst mal hingegangen zu so einem Experten und hättest gesagt, kannst du das bitte mal bestätigen? Das ist ja erst, was ich heute Morgen mit den Anspitzern gemacht habe. Zu einem Chemiker gehen und sagen, sag mal, guck mal hier. Das haben sie nicht gemacht. Ja, und das ist schon, schon hart. Mutig. Ja. Also wenn ich eine Alien-Pflanze finde oder ein Alien, dann gehe ich bitte zu einem Experten und sag mal, ist das eine Pflanze? Ist das ein Alien? ist schon ein bisschen hart. Ja. Ne? Und noch eine Sache, die ein bisschen hart ist an diesem Paper. Der gute Professor behauptet oder sagt ja, das Fragment, was sie da gefunden haben, ist so groß, das kann nicht von der Erde nach oben gekommen sein, weil es groß ist. Er bezieht sich auf ein Paper, was tatsächlich untersucht hat, wie schnell Staubpartikel aus den höheren Atmosphären nach unten fallen. Mhm. Und ein Partikel von der Größe müsste in der Tat nach einigen Stunden wieder auf der Erde sein. laut diesem Paper, auf das er sich bezieht. Allerdings berücksichtigt dieses Paper, auf das er sich bezieht, lediglich die Gravitation und nicht etwa Phänomene wie Wind oder Turbulenzen. Die sind in dem Modell nicht vorgesehen. Ja, war ein theoretisches Paper quasi. Also, ja, weiß ich gar nicht. Ja, denke ich mal, gehe ich schwer von aus. Ja, aber gibt es ja viel so Strömungen. Und deswegen kannst du natürlich, also ich meine, wer sich die Stratosphäre oder die Atmosphäre vorstellt, der weiß, wir haben ein wenig Wind und wir haben Turbulenz. Ja, das ist aber echt hart, dass das durch einen Review-Prozess durchgekommen ist. Und deswegen ist es natürlich schon hart. Ich meine, man muss jetzt einfach mal sagen, er sagt halt, okay, es kann kein anderes Phänomen geben, wie die Kieselalge. Oder er sagt es anders, es gibt halt kein Phänomen, was beschrieben ist, was uns sagen könnte, warum die Kieselalge da oben ist. Muss außerirdisch sein. Genau, weil das ist das Problem. Ne? Die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, dass er noch eine viel abstrusere, also gar nicht mal abstrus, aber gewagtere These sagt. Er versucht nicht Gründe zu finden, die plausibler sind, sondern er nimmt einfach gleich das Abgefahrenste. Das, was er sich zugegebenerweise wahrscheinlich am meisten wünscht. Was ich auch toll fände, aber Mach zu, der hat damit ordentlich Aufmerksamkeit bekommen und erregt. Das ist ja schlecht. Wobei, da weiß er auch nicht, ob er das unbedingt will. Ja, so will man es nicht, natürlich nicht. Naja. Ja, schwierig. Ja. Ein letzter Satz noch. Ein Zweifel, der ein bisschen auch noch aufkommen könnte, den man noch in ihrem eigenen Paper findet. Sie sagen nämlich in dem Paper, an einer Stelle beschreiben Sie das Phänomen, dass diese Kieselalge, dieser Fin völlig sauber ist, absolut rein, da haftet nichts dran, kein Dreck und nichts. Das Zitat ist, it is noticeable that the diatom fragment is remarkably clean and free of soil or other solid material. Daraus schließt er, weil es so sauber ist, kann es nur aus dem Weltall kommen. Wenn du dir jetzt überlegst, okay, wie ist die Kieselalge hier hingekommen, würde man also sagen, und das steht auch in dem Paper drin, die ist halt mit Kometen hier hingereist, in Eisblöcken. Oh. Und dann würdest du nämlich eben genau in klinisch sauberen Eisblöcken. Du würdest eben erwarten, dass eben genau davon was, das war halt irgendwo eingebettet, um hier hinzukommen. Ja. Und dann würdest du halt erwarten, dass da irgendwie noch Sachen dranhängen. Und wenn es halt vom Erdboden kommt und hochgewirbelt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass es vielleicht eher sauber ist. Also hart. Ja. Also der Professor sieht sich natürlich jetzt mit viel Kritik konfrontiert und deswegen sagt er, er möchte nochmal so ein Experiment starten. Er möchte, wenn der hellische Komet hier wieder durchrauscht, dann möchte er nochmal Partikel aufsammeln und dann möchte er sich die Verteilung der Isotope in diesem Material anschauen. Und wenn die nicht identisch sind mit Lebewesen oder biologischen Fragmenten, die von der Erde kommen, dann hat er den Beweis. Gut, warten wir mal. Im Zweifel. Wann kommt der wieder? Ich denke, war der nicht letztens erst? Ja, der hellische Komet muss nicht kommen. Wir müssen nur durch seinen Schweif durchrauschen. Immer wenn du durch den Schweif durchrauschst, dann prasseln wieder so kleine Partikel auf uns nieder. Das heißt, durch diesen Schweif fließt er halt einmal im Jahr quasi. Und dann kann er sich das nochmal angucken. Es bleibt spannend. Ich hielt es für wichtig, dass man der Bild-Zeitung etwas entgegenhält. Also, wir haben leider noch keine Aliens gefunden. Glaubt der Bild-Zeitung nicht. Ja. Wir bleiben dran. Also sobald es... Ihr seid die Ersten, die es erfahren. Wahrscheinlich, ja. Einer der allerersten. Ja. Schön. Ja, schön. Nett. Ja, fand ich auch. Kommen wir zurück zur Erde. Zurück zur Erde, zu bodenständigeren Themen. Und zwar geht's um Bierbrauen Do-It-Yourself. Geht's um Gurken oder? Nein, es ist kein du magst das Gurkenbier nicht, ne? Nein. Das ist, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich find's wie gesagt nicht so schlimm. Ich mag aber auch keine Gurken. Also von daher, dann ist natürlich schon. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir ein Rauchbier oder so mitgebracht. Das hätte ich auch nicht getrunken. Ich weiß. Das ist wahrscheinlich deine Strategie. Du bringst mir jetzt jede Woche Bier mit, wo du weißt, dass ich das nicht mag. Also das Borbecker Dampfbier letztes Mal war doch super. Stimmt, ja. So, kommen wir zurück. Und zwar geht's um Bier Do-It-Yourself. Ich muss sagen, als ich so Abitur gemacht habe, das ist schon ein paar Jährchen her, hatten wir mal die Idee bei uns in der Stufe, eine Waschmaschine umzubauen, um damit Bier zu brauen. Das geht, dazu gibt's Anleitungen im Internet. Wir haben uns dann später doch dazu entschieden, einfach Honig zu kaufen, um Met zu machen. Das ist einfacher. Was aus dieser Gesellschaft geworden ist, hätte das Internet. Ja, schlimm, ne? Jetzt geht es um, es ist nicht dringend ein Paper, das ich rausgesucht habe, sondern es ist eine Case Study. Es ist also was Medizinisches. Spannend. Und zwar geht es um ein wenig bekanntes Syndrom. Erschienen ist das dieses Paper im International Journal of Clinical Medicine in diesem Jahr und den Monat kriegt den auch am also akzeptiert am 12. Juni. Also ist auch schon ein bisschen wat her, aber trotzdem sehr interessant. Und zwar, der Titel dieses Papers ist A Case Study on Gut Fermentation Syndrome. Gut Fermentation? Ja. Auch genannt Auto Brewery. Oh, please. Wirklich? Ja, ernsthaft. Oh, verdammt. es geht im Großen und Ganzen um einen Mann in dieser Studie. Dieser Mann war 61 Jahre alt im Jahr 2010. Und der hatte folgendes Problem. Nach einer Fußoperation im Jahr 2004 hat er festgestellt, dass er häufig schon nach 1 bis 2 Bier extrem betrunken ist. das spart Geld, ne? Das kam ihm komisch vor und seiner Frau auch. Seine Frau war nämlich Krankenschwester und die hat das hat dann mal Folgendes gemacht, nachdem sie beim Arzt waren der halt gesagt hat, ne, ist nix, ne? Haben sie mal angefangen, haben sich so einen kleinen hier Alkohol-Atemtester gekauft und zwar einen, also jetzt nicht so ein Kirmes-Ding, sondern wirklich einen, der auch ordentlich geeicht ist und so weiter. Wie gesagt, Frau Krankenschwester wusste, was sie macht. Und haben dann in kontinuierlichen Abständen regelmäßig den Blutalkohol, nicht den Blutalkohol, den Atemalkohol gemessen. Ja. Und konnten dokumentieren, dass der gute Herr des Öfteren einen Atemalkoholspiegel von 3,3 bis 4 Promille hatte. Nach 2 Bier, oder? Jetzt ist das Interessante, und zwar nach 1 bis 2 Bier, aber auch ohne überhaupt etwas getrunken zu haben. Das heißt, er war spontan betrunken, einfach so. Ja, und nicht zu knapp, ne? Genau, also, ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass er irgendwo sitzt und denkt, ich bin so ein bisschen duselig, sondern bei 4 Promille oder was du da gesagt hast, da hat man ja starke Ausfallerscheinungen. So. Richtig hart. Dazu möchte man einmal kurz noch erwähnen, das Legal Limit in den USA liegt bei 0,8 Promille. Bisschen höher als hier, aber, ja, ne? Aber immer noch ordentlich. Auf jeden Fall ist der teilweise wirklich schon nah an einer Alkoholvergiftung gewesen. Hm. Und dann fragt sich halt, woher, ne? Ist dann 2009 vor dieser ganzen Studie hier 2009 ins Krankenhaus gegangen und wurde da in die Notaufnahme eingeliefert mit einem Pegel von, also einem Blutalkoholpegel von 3,7 Promille. Was halt wirklich schon gefährlich ist. Und den haben natürlich alle für einen Trinker gehalten. Ich wollte gerade sagen, also das glaubt dir erstmal gar keiner. Genau, das glaubt niemand. Ja. Auch der Arzt, bei dem er war und so, die haben den halt alle für einen heimlichen Trinker gehalten. Klar. Auch seiner Frau gegenüber, die Frau hat halt auch, nein, der hat nichts getrunken, haben die halt alle, ja. Halt heimliche Alkoholiker. Um das auszuschließen, wurde der dann im April 2010 für 24 Stunden unter Beobachtung in einem Krankenhaus untergebracht, ohne Besuch, also Besuch und alles verboten. Okay. die haben alle 2 Stunden den Blut abgenommen und den Alkoholspiegel bestimmt. Und der hatte in diesen 24 Stunden, die gemessen haben, zwischendurch tatsächlich einen Blutalkoholspiegel von 1,2 Promille. Boah, muss ja schrecklich sein. Ne? Ja. Das heißt, er war zwischendurch immer wieder betrunken. Ja, aber die Leber muss die ganze Zeit filtern. Das muss eine wahnsinnige Belastung für den Körper sein. Ja. Ich habe gerade die Namen vergessen zu erwähnen. Das Ganze wurde von 2 Leuten im Großen und Ganzen veröffentlicht. Also ich meine, es ist ja auch jetzt kein Paper im Sinne von, dass man irgendwelche Messungen gemacht hat und daraus Relationen abgeleitet hat, sondern die haben hier im Großen und Ganzen den Fall beschrieben. Also im Grunde ist das hier die medizinische Akte. Ja. Und was da passiert ist, ist genau dieses selten beschriebene Syndrom, die Fermentation von ich weiß gar nicht, was war es, Kohlenhydraten und Zucker und so weiter, ja, im Magen oder in den Gedärmen, aber hauptsächlich im Magen, zu Ethanol. Krass, und was ist der Mechanismus? Also warum passiert das bei ihm? Und das haben sie dann wahrscheinlich untersucht. Ne? Genau, das haben sie untersucht. Erstmal wollte ich dazu noch sagen, ja, das Syndrom ist schon seit längerem bekannt, aber die meisten Fälle, das hier ist jetzt hier wirklich mal einer, der unter Beobachtung an 24 Stunden wirklich messbar war, die meisten Fälle, also tauchen selten welche auf, weil die Leute halt wirklich sagen, ja komm hier, der ist halt ein Trinker, ne? Also deshalb gibt's wenig dazu, aber ein paar Studien und viele sind halt so im Bereich der Mythen und Legenden, glaubt man nicht und so. Aber hier hat sich's dann tatsächlich herausgestellt. Die haben dann auch Messungen gemacht und haben festgestellt, dass sich in dem im Magen von diesem Menschen eine Hefesorte angelagert hat, die Kohlenhydrate und ähnliches wirklich in Alkohol umgewandelt hat und den regelmäßig, immer schön, wenn er irgendwas Kohlenhydratreiches gegessen hat, zum Beispiel oder was sehr Zuckerhaltiges, den einmal richtig schön aus dem Leben gehauen haben. Muss der nicht auch Unmengen Gas entwickelt haben? Keine Ahnung. Diesen Stamm, den er da übrigens in sich hatte, das war der Saccharomyces cerevisiae. Siehst du, mein ganzes Latein in der Schule hat nichts gebracht. Ich kann nicht mal ein paar Pilznamen aussprechen. Der Mensch konnte behandelt werden. Und zwar hat er halt so eine Art Pilzgift bekommen und halt eine kohlenhydratarme und zuckerarme Diät. Damit die aushungern. Genau, ne? Halt sterben und aushungern. Ja. Ein paar Wochen durchgezogen und danach war der okay. Krass, weiß man, wie er sich das eingefangen hat? Oder? Es gibt wohl Menschen, die dazu neigen oder die halt eine Magensaftzusammensetzung haben, in der diese einzelnen Arten überleben können. Die haben hier in diesem Paper, weil das wahrscheinlich sonst ein bisschen zu kurz geworden wäre, sonst wäre jetzt nur zwei Seiten oder eine im Großen und Ganzen, haben die noch was man ja auch macht, eine Review of Literature mit reingeschrieben, 1,5 Seiten. Und mehrere Fälle mal behandelt, zu denen es, wie gesagt, nicht viele Informationen gibt, aber zumindest ein paar. Es kommt wohl häufiger vor, als man denkt. Und es gibt mehrere Pilzstämme, die das verursachen. Es gab mehrere Fälle, also ein, zwei Stück mit diesem Pilz. Und dann gab es noch, ich glaube, 3 oder 4 andere Pilzarten, die auch den gleichen Effekt haben. Und die Leute halt betrunken machen. Ob das ein Markt ist, ob du das verkaufen kannst, den Pilz? Hier, kannst den ganzen Abend einfach nur Cola trinken, vorher einmal den Pilz futtern und. Du hast gesagt, manche Menschen haben die physiognomischen Voraussetzungen, damit der Pilz in den leben kann oder genau leben kann. Ja, ich mein, also wenn ich das jetzt esse, wenn du so einen Hefepilz zu dir nimmst, ne, ja, passiert ja immer nichts, ja. Genau, passiert ja auch nichts. Das geht halt normalerweise oben rein, unten raus, einmal durch, aber es gibt wohl Bedingungen halt unter denen, die auch sich in im ganzen Verdauungstrakt ansiedeln können. Ja, das heißt, wir können daraus jetzt keinen Markt machen, wahrscheinlich das Ding nicht züchten und dann verkaufen in kleinen Dosen, damit die Leute sich da rein wahrscheinlich nicht löppeln. Gut, die Frage ist, wer will das, aber aber jetzt hast du wieder ein tolles Argument, wenn du irgendwann mal nach einer Party auf dem Fahrrad, natürlich nicht im Auto, sondern auf dem Fahrrad von den Herren in Grün angehalten wirst, haben sie getrunken? Nein. Lesen Sie dieses Paper. Genau, hier, direkt in die Hand drücken und sagen, hier, das ist es. ich bin schwer krank. Genau. Ja. Was es gibt, ne? Ja, also, Hammer, ne? Ja, ich meine, auch so die Schicksale jetzt, ne? Also. Ich meine, wie gesagt, die beschreiben, also hier in diesem Review beschreiben die auch Fälle von aus den 70ern, wo das halt mal aufgetaucht ist. Und es gab nie wirklich mal eine belastbare Studie dazu. Und die haben, wie gesagt, diesen Typen jetzt wirklich mal 24 Stunden sich angeguckt. Und das Paper ist dieses Jahr erschienen. Also, das sind auch nochmal 40 Jahre zwischen. Das ist schon Hammer. Ja, wahrscheinlich gab es dann auch Leute, bei denen das nicht ganz so extrem war, also dass die dann so leicht betrunken waren. Und bei ihm ist es ja so. 4 Promille schon fast. Der hat überhaupt, ich meine, liegt ja auch flach. Ordentlich, ne? Ja, krass. Ja, das würde mich nochmal interessieren, wann das anfing in seinem Leben. Ob er halt irgendwie schon früh war oder. Ja, gut. Also, wie gesagt, also richtig aufgefallen ist es denen nach dieser Operation halt am Fuß, dass danach halt irgendwie. Was im Argen war. Ja. Ja, vielleicht war da der Körper eine Zeit etwas geschwächt und da konnte der Pilz sich da besser einmisten. Ja, kann sein. Ja. Aber erstmal denkst du an sowas ja nicht, ne? Also ich meine, selbst wenn ich betrunken wäre, ohne was getrunken zu haben, denkt man ja nicht dran, dass man betrunken ist. Man merkt nur, es geht einem nicht so gut und man ist wackelig auf den Beinen und ein bisschen schummrig. Ja. Ich muss zugeben, also wenn ich bin ja Hypochonder und vor sowas hätte ich eigentlich am meisten Angst, dass man irgendwie krank ist und eine Krankheit hat, die kein Mensch kennt. Ne? Du bist ja. Also, du gehst da hin und sagst, boah, ich fühle mich wie betrunken. Dann. Ja gut, dann gucken sie dir, legen sie dich da einmal in die Röhre. Ja gut, genau. Erstmal gucken sie, ja, sie sind betrunken. Ja. Aber ich habe gar nichts getrunken. Ja, ist klar. Kommen sie morgen wieder. Ja, ja und dann suchen die halt ewig rum. Ne? Und, ja. Und wenn da nicht mal einer das richtige Gespür hat, dann wird er denken. Ja, Hammer. Ja, da bekommt dieser Begriff Privatbrauerei, finde ich, einen komplett neuen Anstrich. Ja. Sehr schön. Mein persönliches. Ja, genau. Ich weiß, du wirst es nicht verkaufen können, ne? Aber Remfortbräu. Nicht schlecht, ja. Sehr schön. Das war's soweit mit den wissenschaftlichen Themen vorerst. Fast, ne? Wir haben noch ein Gemeinschaftsthema. Genau, wir sind praktisch noch über etwas gestolpert, was auch die Medienlandschaft etwas bestimmt hat. Die wir auch früher schon mal erwähnt haben. Genau, immer mal angerissen. Die IG Nobelpreisverleihung. Ne? Sie wurden wieder verliehen für 2013. Wann war das? Letzte oder vorletzte Woche? Irgendwie so was, ne? Im Zeitraum jedenfalls seit unserer letzten Sendung. Weißt du eigentlich, wofür IG, also wir haben es, glaube ich, schon mal, steht halt nicht für Ingenieure, Gesellschaft. Nee, es ist ein kleines Wortspiel. Ja, ignoble, ne? Genau. Unwürdig, sprachvoll, schändlich. Ja, genau. Wobei, du hast es sogar live verfolgt. Ich habe das durch Zufall live gesehen. Und so schändlich schien es gar nicht gewesen zu sein. Nee, es ist extrem lustig. Ja. Also ich habe es wird jedes Jahr jetzt übrigens live gestreamt, das Ganze, ist mitten in der Nacht, deshalb war ich am nächsten Tag auch so kaputt, als ich hier war, das ging nämlich bis 2 Uhr oder 3, auf jeden Fall recht lang. Die werden in Harvard verliehen, haben wir auch schon mal erwähnt, und diese ganze Preisverleihung an sich ist sehenswert, weil man da wirklich sieht, dass sich die Leute überhaupt nicht ernst nehmen. Im Publikum sitzen auch haufenweise Nobelpreisträger, also von den richtigen. Moderiert wird das Ganze zum Beispiel von einem Typen, der so einen alten Zylinder aufhat und vorne steht. Zwischendurch gibt es eine Pause, es kommt jemand als riesige Zielscheibe verkleidet auf die Bühne und die Leute werfen ihre Papierflieger nach dem. ein sehr schönes Detail, jeder, der so einen Preis verliehen bekommt, darf dann auch kurz ein paar Worte dazu sagen. Und tatsächlich auch nur kurz, das ist relativ strikt. Wie ist das bei Konferenzen, wenn einer zu lange redet? Was passiert dann meistens? So ein Vortrag, wenn einer einfach nicht zum Punkt kommt und nicht Ende macht? Naja, wird unruhig und und der Chair sagt irgendwann, könnten sie ja, langsam vielleicht. Wenn du Glück hast. Genau, wenn du Glück hast. Manchmal auch nicht. Beim Ig Nobel Prize sind die Leute da ein bisschen enthusiastischer, sag ich mal. Da passiert nämlich Folgendes. Es gibt ein kleines Kind, ein Mädchen, das nur einen Job hat an diesem Abend. Wenn einer zu lange redet, geht die nach vorne zum Rednerpult, stellt sich neben den und brüllt ihn die ganze Zeit an. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. Und das macht die so lange penetrant durchgehen, bis der die Fresse hält und geht. Das würde ich mir tatsächlich für so manche Konferenz wünschen. Ein Board. Das ist großartig, oder? Ja. Sehr schön. Ja, und auch die Leute, die diese Preise verliehen bekommen, kommen teilweise dann kostümiert auf die Bühne oder halten halt noch irgendwelche Reden, die auch komplett schwachsinnig sind. Ich habe mal rausgesucht, also man könnte sich auch fragen, welche Arbeiten werden ausgezeichnet? Ja. Also worum geht's? Was ist der Sinn? Sind das jetzt nur irgendwelche Wissenschaftler, die da Schwachsinn präsentieren? Aber also die, und da wird's, glaube ich, klar, sie der Ziel ist, wissenschaftliche Leistungen zu ehren, die, und jetzt zitiere ich, Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen. Ja. Das finde ich irgendwie sehr schön. Also wie da zusammengebracht wird, dass Wissenschaft lustig sein kann, aber dann doch auch gehaltvoll, ne, gleichzeitig. Ja, das ist auch bei vielen Sachen, also wir kommen ja gleich noch zu ein paar Preisen, wo man im ersten Moment denkt, was zur Hölle, warum gibt's dafür einen Preis? Wenn man dann genauer nachdenkt, oder ne, man muss nicht mal nachdenken, sondern wenn man sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, sieht man, okay, das hat einen Sinn, das hat für irgendwas ist das gut. Ja. Auch wenn es nur als Abfallprodukt nebenbei halt für irgendwas gut ist. Es sind ein paar richtig großartige Preise. Sollen wir mal kurz die von diesem Jahr durchgehen? Und ich habe mir noch ein, zwei Highlights aus den Jahren davor rausgeholt. Also man kann sich die auf der Homepage Improbable Research alle angucken. Also da sind die alle kurz aufgeführt, verlinkt mit Papern und so weiter. Ich würde sagen, die von diesem Jahr gehen wir mal kurz ein bisschen. Echt alle? Ja, weiß ich habe mir die besten, aber gut, sind also, ja okay, nicht so ja, wenn du die besten hast, dann nimm nur die besten, dann sage ich danach noch. Ich habe aus den Jahren 2009 bis 12 noch so ein paar Highlights rausgesucht. Weiß nicht, ob ich die besten habe, aber die haben mir gefallen auf Psychologie. Im Bereich Psychologie für ein Experiment, das zeigte, dass Menschen, die glauben, betrunken zu sein, auch glauben, attraktiv zu sein. Ja. Also so ein bisschen wie das Thema, was wir neulich mal hatten, wo wir geguckt haben, warum wirkt diese Biergoggle, also warum hilft es wirklich, betrunken zu sein, warum werden dann Menschen attraktiver? Hier aber eben Menschen, die glauben, betrunken zu sein, glauben auch attraktiver. Ja. Also da musst du ja schon so... Ja, Placebo-Effekt, ja, ne? Ja, aber doppelt irgendwie. Ja, das ist so super. Biologie und Astronomie, ein Experiment, das zeigte, dass verirrte Mistkäfer sich auf dem Weg nach Hause an der Milchstraße orientieren können. Super. What the hell? Sicherheitstechnik gefällt mir auch sehr gut. Von Gustano Pizzo, leider verstorben 2006, für sein elektromechanisches System mit dem Flugzeugentführer durch eine Falltür in eine Kiste fallen, die anschließend per Fallschirm zu Boden gelassen werden, wo die Polizei dann schon wartet. Ist auch schön. Physik müssen wir müssen wir kurz drüber sprechen. Für die Entdeckung, dass manche Menschen übers Wasser gehen können, wenn sie und das Wasser auf dem Mond wären. Oh, schön. Schwierig, ne? Und möchtest du Frieden machen oder darf ich Frieden machen? Ja, mach du. Ich lese noch ein paar andere Frieden. Ich habe noch einen Friedensnobelpreis, IG-Nobelpreis. Da muss man sagen, der fällt immer ein bisschen aus der Reihe, weil beim Friedensnobelpreis muss nicht unbedingt ein Paper da sein, sondern der wird einfach für eine herausragende Leistung. Ja, in dem Fall, das ist nicht wirklich eine herausragende Leistung, ja, das ist eher so eine Absurdität. Ja, es ist halt auch immer mit dem Augenzwinkern. Ne? Also ich lese dir mal vor, der Friedens-IG-Nobelpreis ging an Weißrussland und sein Präsident für das Verbot des Applaudierens in der Öffentlichkeit und an die weißrussische Polizei, die nämlich einen Einarmigen festgenommen hat, weil er in der Öffentlichkeit applaudierte. Ja. Das ist so schön absurd, ne? Ja. Hast du noch welche, nee, oder? Das war's. Ja, gut, doch, warte mal, einen habe ich noch. Da müssen wir den Explicit-Button wieder drücken. Eigentlich öffentliches Gesundheitswesen. Oh ja, der ist schön. Eine schöne Arbeit. Chirurgisches Management einer Epidemie von Penisamputation in Siam, in der verschiedene Techniken empfohlen wurden, wie man damit umgeht, außer für den Fall, und das war ausdrücklich ausgenommen, in dem der Penis teilweise von einer Ente gegessen wurde. das war auch super, ne? Keine Ahnung. Ja. Das waren so die Highlights von diesem Jahr, ne? Wie gesagt, ich hatte noch ein paar schöne um dich nochmal zu fragen, weil du das gesehen hast, dann ist dieser Mensch, der diese Penis von Enten gegessenen Penisarbeit gemacht hat, der ist dann da und stellt den Kopf da. Ja, richtig. Ei, ei, ei. Und die sind auch alle echt stolz, die Leute, denken. Ja, zum Beispiel gab es ja auch den in Medizin, den kriege ich jetzt so nur halb auf die Kette, da haben die Leute ausgesucht, halt untersucht zwei Leute, wie sich die für ihre Studie die Wirkung klassischer Musik auf Herztransplantationen an herztransplantierten Mäusen. Genau, die sind in Mäusekostümen gekommen. Mit so kleinen Herzen in der Hand. Cool. Ein paar Highlights noch aus den Jahren vorher. Gab es zum Beispiel hier Neuroscience 2012. dass für also die haben gezeigt, dass man dass Gehirnforscher durch die Verwendung komplizierter Instrumente und simpler Statistik auch bedeutende Gehirnaktivität, also bedeutende Gehirnaktivität überall messen kann, sogar bei Toten. Ist auch super, ne? Dann sehr schön aus dem gleichen Jahr der Literaturpreis. Der ging an the US Government General Accountability Office for issuing a report about reports that recommends the preparation of a report about the report about reports about reports. No. Ja. Really? Ja, wirklich. Und sehr schön auch noch Medizin aus dem Jahr. Für die also für Ratschläge oder Anweisungen an Doktoren für die Durchführung einer Kolonoskopie, also Darmspiegelung ist das, glaube ich, um das Risiko oder die Chance zu minimieren, dass der Patient platzt. Das finde ich ehrbar. Das war eine wichtige, ne? Arbeit. Hat was. 2011 gab es noch einen schönen Friedens-IG-Nobelpreis. Und zwar ging der an Arturas Tsukas, den Bürgermeister einer Stadt in Litauen, für die Demonstration, dass das Problem illegal geparkter Luxuskarren, Luxusautos, dadurch gelöst werden kann, dass man sie mit einem großen Panzer überfährt. Wo kam der her? Aus Litauen. Ja, natürlich. Das war mir auch klar. Super, oder? Dazu gibt's eine offizielle Stadtinformation und ein Video. Dann, 2009 gab es auch noch einen schönen. Das war auch der Friedenspreis, der ist immer wirklich sehr schön. Der ging an diverse Leute der Universität von Bern, for determining by experiment. Also ja, das Ganze durch ein Experiment herausgefunden, ob es besser ist, mit einer leeren Flasche einen über die Rübe zu bekommen oder mit einer vollen. Das klingt doch fast wie ein Experiment für unser Wochenexperiment, ja, oder? Genau. Würdest du dich zur Verfügung stellen? Ja, ich hau dir gerne eine Flasche über den Kopf, das ist kein Problem. Dann einen, den muss ich einfach noch erwähnen, den kennst du auch. 2009 Chemie, die haben Diamant gemacht. Und zwar aus... Nee, ehrlich? Dafür gab es einen IG-Nobelpreis? Dafür gab es einen IG-Nobelpreis. Aus Tequila? Ja, richtig. Dafür gab es den IG-Nobelpreis 2009. Deshalb muss ich den neu erwähnen. Die haben aus Tequila Diamant gemacht. In der CVD. Du, übrigens, das war im Wesentlichen, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Machen wir die Kiste zu. Ich würde ganz gerne, das wollte ich eigentlich am Anfang der Sendung noch erwähnt haben. Wir wurden jetzt mehrfach angesprochen, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, was wir denn ernsthaft machen. Ja. Also nicht nur Podcasten, sondern wir sind ja offensichtlich auch Naturwissenschaftler und an welchen Forschungsthemen wir arbeiten. Wir haben das nicht überhört. Wir werden das mal thematisieren in einer der nächsten Sendungen. Wir müssen ein bisschen gucken, wann der Zeitpunkt gut ist, also wir arbeiten ja an verschiedenen Themen. Mhm. Wir möchten jedes dieser Themen dann tatsächlich mal einflechten und diese Diamanten, die wir da herstellen in dünnen Schichten, die sind sicherlich ganz, ganz interessant und damit werden wir sicherlich irgendwann mal anfangen und euch dazu mal was berichten. Das haben wir also nicht vergessen, dass dieser Wunsch geäußert wurde. Ja, aber ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende. Also falls euch das ein bisschen interessiert, diese Science Slams zeigen wir ja am Freitag, wie wir euch am Anfang der Sendung gezeigt haben. Da könntet ihr schon mal ein bisschen was dazu hören und auch unsere Labore sehen. Ansonsten irgendwann Galileo an diesem oder bei Galileo, ja, stimmt. Oder eben hier an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher noch eine Sendung machen. Ich bin demnächst ja auch noch bei dem einen oder anderen Science Slam. Da sind wir aber vorher. Da sind wir vorher nochmal. Noch da machen wir vorher nochmal drauf aufmerksam. So. Machen wir die Kiste zu? Machen wir. Ich muss ein bisschen Musik zum Schluss. Da hatten wir ja auch noch einen Tipp bekommen von einem Hörer. Stimmt, über ein schönes Lied. Was war das nochmal? Das war Bohemian Rhapsody. Bohemian, die ein Quantum ja, Dingsy, weiß genau, ich nicht. Ja, wir haben uns das angehört, haben aber in dem Channel von dem Menschen, der es gemacht hat, noch ein zweites Lied gefunden, das uns auch sehr gut gefallen hat und haben uns für das entschieden. Genau, ja. Und, das spielen wir jetzt zum Abschluss. Ich muss tatsächlich noch einen, ich muss heute das letzte Wort haben. Ja, nicht, dass es ungewöhnlich wäre. Nö. Aber Marcel Reich-Ranicki ist gestorben und er hat immer sein literarisches Quartett mit diesem Brecht-Zitat oder Version seiner Interpretation des Brecht-Zitats gebracht. Und damit können wir auch aufhören. Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das finde ich sehr schön. Ja. Tschüss, bis in 2 Wochen, falls wir dann noch leben. Ja, bestimmt. There's a collider under Geneva, reaching new energies that we've never achieved before. Finally, we can see with this machine a brand new data peak at 125 GeV. See how gluons and vector bosons fuse, muons and gamma rays emerge from something new. There's a collider under Geneva, making one particle that we've never seen before. So, a complex scalar elusive boson escape detection by the Lepentev electron. The complex scalar, what is its purpose? It's got me thinking. We could have had a potential. Whoa, whoa, whoa. Break your SU2 down to massless mode.